Bismarck. Am zentralen Gedenkort an der Johanneskirche legten Trauernde den ganzen Tag über Blumenkerzen und Kuscheltiere nieder. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Punsch. Auch auf dem alten Markt in Magdeburg gab es viele Zeichen der Anteilnahme. Auf dem Platz inmitten des geschlossenen Weihnachtsmarkts erinnerten Blumen und Kerzen an die 5 Toten und bis zu 235 Verletzten des Anschlags von Freitag. Unterdessen setzten Polizisten ihre Ermittlungen am Tatort fort. Das Bundeskriminalamt kündigte an, noch in diesem Jahr eine Fallchronologie vorzulegen, meldet die DPA. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen in seiner Weihnachtsansprache zum Zusammenhalt auf. Hass und Gewalt durften nicht das letzte Wort haben. An der Geburtskirche in Bethlehem haben sich mehrere hundert Gläubige versammelt, um mit dem lateinischen Patriarchen Pizzabana den Heiligabend zu feiern. In der Stadt von Israel besetzten Westjordanland wurde nach christlichem Glauben Jesus Christus geboren. Aus Bethlehem, Hoyo Segador, die Stadt Bethlehem, hatte zuvor aus Rücksicht auf die Opfer des Gazakrieges auf äußerliche Feiern verzichtet. Viele der jungen Leute, die den höchsten Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land begleiteten, steckten Plakate in die Höhe. Wir wollen leben, nicht tot, stand auf einem Plakat. Ein anderes forderte so wörtlich den Stopp des Gaza-Genozids. In einer kurzen Ansprache bezeichnete Kardinal Pizzaballa das Jahr 2024 als schwierigstes Jahr aller Zeiten, aber man dürfe dem Krieg nicht erlauben, dass er das Leben der Menschen in der Region zerstört. Die Pilger weltweit rief der Kardinal auf, wieder ins Heilige Land zu kommen. Dänemark will seine militärische Präsenz auf Grönland verstärken. Verteidigungsminister Paulsen sagte einer Tageszeitung, man wolle einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Sicherheit des Nordens investieren. Damit sollen etwa Patrouillenboote, Langstreckendrohnen und mehr Personal finanziert werden. Der designierte US-Präsident Trump hatte zuvor Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel erhoben. Im Bürgerkriegsland Sudan breitet sich eine Hungersnot aus. Wie das Welternährungsprogramm und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mitteilten, wiesen unabhängige Experten die Kriterien einer Hungersnot in mindestens 5 Gebieten des Landes nach. Betroffen sind neben dem Flüchtlingslager Samdam unter anderem 3 weitere Lager in Nord-Darfur. Mehr als 600.000 Menschen leiden dort an katastrophalem Hunger. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, abends und nachts meist dicht bewölkt, gebietsweise leichter Regen, 6 bis 8 Grad. Morgen meist viele Wolken oder mäßig früh, stellenweise Sprühregen, bei Höchstwerten von 5 bis 10 Grad. Es ist 19.03 Uhr. NDR Info. Es ist Heiligabend und wie Sie es auf NDR Info gewohnt sind, auch in diesem Jahr mit einer der ältesten Sendungen im deutschen Radio überhaupt, mit Gruß an. Mein Name ist Albrecht Breitschuh und bevor um 20 Uhr die Weihnachtsglocken des Hamburger Michel läuten und wir dann mit der Sendung aus dem Hafen fortfahren, genauer der Seemannsmission Duckdiven, möchten wir Sie in dieser Stunde mit maritimen Themen und auch ein wenig Weihnachtsmusik in Stimmung bringen. Bei mir im Studio sind 2 Kollegen, die dafür bestens geeignet sind, nämlich die Gruß-an-Bord-Moderatoren Birgit Langhammer und Uwe. Und an euch beide gleich mal die Frage, wie lange macht ihr die Sendung schon und habt ihr überhaupt einen maritimen Hintergrund? Ich müsste fast eine Runde noch weiter ausholen, weil ich ja kein originäres Nordlicht bin. Manchmal vergesse ich das selbst, aber ich bin ja im Süden groß geworden und auch sozialisiert worden. Ja. Und bin dann 2004 nach Hamburg gekommen, fühlte mich sofort zu Hause und die allererste Amtshandlung war, einen Segelschein zu machen, weil ich mir dachte, alle im Norden können segeln, ich muss das auch können. Und dann kam ich in meine Redaktion, als ich diesen Segelschein hatte und war ganz stolz und alle sagten, echt? Und niemand in der Redaktion konnte segeln. Und das war so ein Aha-Moment. Ich habe das wirklich weiterhin sehr gerne gemacht und als dann die Frage kam, könntest du dir vorstellen, gut an Bord zu übernehmen, fühlte ich mich schon auf eine Art wirklich angekommen in Norddeutschland. Wann kam die Frage? 2018, also du bist schon eine ganze Zeit lang dabei. Okay, du bist aber, glaube ich, im Norden aufgewachsen, ne? Ja, ich bin in Nordfriesland groß geworden, direkt an der Küste. Ich habe auch, meine Mutter stammt von Amrum, also ich bin direkt mit Salzwasser groß geworden. Ich mache das seit 11 Jahren, also das 11. Mal. in diesem Jahr. Es gab damals einen Moderatorenwechsel. Herbert Fricke ging in den Ruhestand sozusagen auch von dieser Sendung. Er war Moderator von NDR Info und nachher auch bei Gruß an Bord. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen will. Und das wird natürlich sehr gerne gemacht. In all den Jahren, die ihr die Sendung jetzt macht, hat sie sich so ein bisschen verändert oder ist sie im Kern gleich geblieben? Wie würdet ihr das einschätzen? Also beides ein bisschen verändert, wenn ich das mal sagen darf. Also ich sag mal so, als ich angefangen habe, da haben wir auch noch Postcards bekommen, wo Grüße drauf standen. Das ist so. Da stand dann drauf, grüß mal bitte den und den. Das gibt's heute nicht mehr. Ich weiß nicht, müsstest du mal sagen, ob es noch Briefe gibt, die euch die erreichen? Mails. Es waren eher genau. Mails. Und die paar Briefe waren ausreichend frankiert zumindest. Das kann ich sagen. Genau. Ja. Und es gibt dann eben hauptsächlich Mails, auch inzwischen Voice-Mails. Also rein technisch hat sich das schon verändert. Ja, und ich glaube, Birgit, dieser Gruß, der geschickt wird und der über Radio geschickt wird, der ist dann doch noch was Besonderes. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung der Sendung mit vielen Leuten auch gesprochen und ich dachte, naja, es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, wie man das alles machen kann, aber im Radio ist dann irgendwie doch noch was Schönes. Ja? Und das würde ich sagen, Uke, wahrscheinlich siehst du das ähnlich, dass das wirklich die Besonderheit ist, dass wir in 2024 eigentlich denken, es ist alles technisch anders lösbar. Menschen können stundenlang miteinander Sprachnachrichten austauschen oder eine Videoschalte machen ans andere Ende der Welt. Dabei lassen wir außer Acht, dass es immer noch nicht ganz so einfach ist und zum Teil auch immer noch sehr teuer, dass wenn man auch nur 100 Kilometer auf See ist von der Küste entfernt, dass das dann nicht mehr so easy ist mit einer WhatsApp-Leitung. Und auf der anderen Seite, dass es wirklich auch immer noch diese Besonderheit hat. Und was mich auch in diesem Jahr sehr gefreut hat, wir merken einfach, wie viele auch junge Leute, wie viel Nachwuchs der zur See fährt, trotzdem noch zu uns kommt. Und ich glaube, wir sind auch immer wieder ein bisschen überrascht. Und aber freuen uns natürlich total, dass das wirklich dieses Gefühl sich anders transportiert über so eine Sendung. Kommen wir noch mal kurz zu den Grüßen. Die sind ja schon so ein bisschen gehaltvoller als Mama und Papa grüßen ihre Kinder, sondern da werden ja auch wirklich auch Geschichten erzählt. Und da geht es ja auch schon mal, man muss es sagen, ans Eingemachte. Man merkt wirklich, diese räumliche Distanz über die Feiertage, die geht den Menschen nahe. Wie nahe geht euch das denn, wenn ihr das vorlesen müsst? Ich fange an, Onkel, weil ich diejenige bin, die immer Taschentücher braucht. Diesen Moment von alleine sein, weit weg sein, getrennt von Geliebten, damit können wir alle was anfangen und das geht eben auch sofort ins Herz. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die wir hatten vor ein paar Jahren. Da hat eine junge Frau gerade ihr erstes Kind bekommen und es kracht auch so ein bisschen im Hintergrund und dann grüßen sie Askichen der Lust. Und dann grüßen sie ihren Bruder und sagt, ihr habt euch noch nicht kennengelernt, aber wir warten ganz doll, dass du endlich kommst und dass ihr euch kennenlernt, so. Ja, und das greift in der Zunge irgendwie. Es ist ein bisschen der Situation geschuldet. Ich kann damit, glaube ich, ganz gut zurechtkommen. In dem Moment hat man ja auch eine Funktion und auch eine Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Man muss dann den Leuten ein bisschen helfen, ein bisschen Zeit geben. Viele haben sich ganz viel vorgenommen und auch einen Zettel mitgebracht, zum Beispiel, um da was vorzulesen. Und da ist es oft so, dass dann auch viele ein bisschen aus der Kurve getragen werden, sagen wir mal. Und das ist dann auch unsere Arbeit, finde ich, mit den Leuten gut umzugehen und hoffentlich machen wir das. Ich glaube aber, dass es ganz gut gelingt, diesen Menschen dabei zu helfen. Und ehrlich gesagt, auch weil vielen Leuten nach so vielen Jahren, indem man dann an den Tisch kommt in den Duckdalben und sagt, ah, folgende Situation ist hier, da ist die Tochter oder der Sohn oder der Vater auf See. Und man denkt, na, das wird jetzt hier so ganz locker laufen, weil das vielleicht das erste Mal ist, dass der oder diejenige nicht da ist. Und dann geht es irgendwann los und dann merkt man, ach, Weihnachten ist doch was Besonderes. Und das ist dann gar nicht einfach. Ja, ja, unbedingt. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wir haben die Sendung im Duckdalben ja schon aufgezeichnet. Und in diesem Jahr zum Beispiel hat mich sehr angerührt, eine Mutter, die über ihren Sohn erzählt hat, und er hat sich freiwillig gemeldet, über den 24. weg zu sein, damit ein anderer Kollege bei seiner Familie sein kann. Ich darf das gleich nochmal weiter erzählen. Wir haben in der Sendung auch ein Paar, das um die Welt gesegelt ist, mehrere Jahre lang, und die haben mir nach der Sendung, deswegen ist es nicht in der Sendung drin, erzählt, dass ihr Gruß, der Gruß, den wir gesendet haben, sie vor ein paar Jahren erreicht hat in Osttimor über Kurzwelle. Sie haben gerade gefrühstückt und das hat sie wirklich quasi, also wahnsinnig gefreut, war fast aus der Bahn geworfen, dass sie dort kommt. Man sieht dann eben auch, also solche Geschichten haben wir auch, man sieht dann, es hat auch eine unglaubliche Wirkung. Das ist zu sehen. Und das schafft nur das Radio. Das muss genau. Ab 20 Uhr können wir uns davon überzeugen. Vielen Dank, Birgit und Uke. Ein ganz besonderer Standort für Gruß an Bord ist traditionell die nach Aurich und Emden drittgrößte Stadt Ostfriesland. Die Rede ist von Leer. Unsere Reporterin Nadja Jakob war dort und hat eine Stadt besucht, in der man der Schifffahrt und ihren Traditionen durch Leer aus dem Weg gehen kann. Das ist doch ein wunderschönes Geräusch, oder? Der fast 100 Jahre alte Motor der Altje ist noch voll in Schuss. Dank Reinhard Stöter und seinen Freunden von den Schifffahrtsportiers. Der kleine Verein hegt und pflegt die alten historischen Schiffe im Museum Hafen von Leer. Jedem, der einen Spaziergang von der Altstadt zum Hafen macht, fallen die alten Kähne ins Auge. Wir haben da vorne die Friedrich, dann ist ein Segelschiff. Dann haben wir die Heike, dann ist ein alter Kutter. Hier vorne die Pünte, die älteste handgezogene Seilfähre Europas. Dann haben wir da vorne die kleine Miriam. Ein Updüver, das ist ein kleiner Schlepper, der die größeren Schiffe in den Binnenhafen gezogen hat. Die Seefahrt hat hier eine lange Tradition, obwohl Leer gar nicht am Meer liegt. Dabei ging es auch nie um die Eroberung der großen, weiten Welt, sondern um das tägliche Leben, sagt Vereinsmitglied Roland Bauer. Ja, sie hat ja die Grundversorgung der Menschen hier teilweise gesichert, gerade auf dem Feen. Ja, es wurden ja die Kanäle aus der Hand gegraben, was sie zu erreichen waren. Ja, hat Torf abgebaut, hat die dann auch über die Kanäle transportiert. Hier praktisch ein schwimmender Supermarkt. Ne? So gab es das auch in Holland. Man konnte die Bestellung aufgeben, auch andere Dinge für den täglichen Gebrauch. Und später wurden dann am Vorbeifahren abgeliefert. Deshalb liegt der Museumshafen auch direkt am Waageplatz. Hier war früher der Umschlag- und Handelsplatz für die Schiffsgüter. Ein geprägsamer Ort, immer gewesen. Deshalb stört es ja auch keinen, wenn die Schifferflotte heutzutage mitten in der Stadt ihre Schiffe restaurieren. Ein paar Meter weiter sitzt Bürgermeister Klaus-Peter Horn im vierten Stock des Rathauses und kann auf eine imposante Entwicklung zurückblicken. Heute fahren Schiffe aus Leer nämlich zuhauf in der großen, weiten Welt herum. Von den Torfstechern zu einem der größten Reedereistandorte Deutschlands. Ein Fakt, der in Leer kaum auffällt. Viele der Schiffe, die uns hier heraus beredet werden, die haben wir den letzten Leerhafen gesehen. Wir haben ja nicht den großen Welthafen, sodass diese Schiffe auch mit ihren entsprechenden Tiefgängen hier den Hafen anfahren können. Aber dennoch wird von hier überall in die Welt gesteuert. Wenn man in die Reedereien hier hineingeht, dann sieht man auf dem Monitor, wo die Schiffe überall unterwegs sind. Wie viele Reedereien es mehr sind, kann der Bürgermeister nicht genau sagen. Es ist eine Industrie, die vom Weltmarkt abhängig ist und vom Weltgeschehen bestimmt ist. Schnelllebig und unberechenbar. Aber sie hat Vorteile nach Leer gebracht. Viele weitere IT-Firmen haben sich hier angesiedelt. Das Leer in der Stadt ist ostfriesisch zwar, aber die typisch weltoffene Seefahrermentalität, wie man sie aus Hafenstädten kennt, ist deutlich zu spüren. Wir sind eine sehr internationale Stadt. Wir haben weltweit Kontakte, viele Kunden kommen hier nach Leer, viele Beschäftigte sind aus der ganzen Welt hier nach Leer gekommen und das macht uns sehr bunt und attraktiv. Und ich genieße das sehr, dass wir eben diese Weltoffenheit bis heute haben und die ist maßgeblich durch die Räder geprägt. Ein anderer Standortpunkt ist die Erweiterung der 170 Jahre alten Seefahrtschule um das Maritime Kompetenzzentrum, kurz MARICO, auch im Herzen von Leer gelegen, in altehrwürdigem Gemäuer. Hier wird geforscht, wie man Seeschifffahrt umweltbewusster und nachhaltiger gestalten kann. Professor für Schifffahrtstechnik Markus Bentin leitet den Fachbereich Seefahrt und maritime Wissenschaften an der Hochschule Emden-Leer und bildet die Kapitäne und Kapitäninnen von morgen aus. Am MARICO beleben Wissenschaftler derzeit eine fast vergessene Erfindung von vor rund 100 Jahren neu, den Flettner-Rotor. Der Segelantrieb könnte die Zukunft der modernen, CO2-einsparenden Seeschifffahrt sein. Das ist eine rotierende Tonne, die Anton Flettner in den 1920ern entwickelt hatte. Und das haben wir weiterentwickelt, verbessert und können hier in unseren Laboren sehr genaue Vorhersagen treffen, wenn man solche Antriebe an Bord nimmt, wie viel kann man sparen, auf welchen Routen, wo lohnt sich das. Da können wir entsprechend beraten und unsere Idee ist, diesen Flettner mehr abzuscalen, so wie man das mit Windkraftanlagen auch gemacht hat. Erst waren sie ganz klein, dann gab es den Grovian, das war schon was ganz Tolles. Und jetzt sind sie in Bereichen mit heute 12 Megawatt und mehr. Eine ähnliche Idee würden wir auch für Segelantriebe uns vorstellen können. Lea ist federführend in dieser Forschung. Mit Segelschiffen kennen sich die Schifferflotte nicht so gut aus. erst vor kurzem haben Michael Lewitzki und seine Freunde den 12 Meter hohen Eichenmast der Arche einen Neuanstrich verpasst. Beim Rollstuhl ist es so, man ist vorne fertig und kann hinten wieder anfangen. Sie sind also auf diesem Schiff zu dritt, die das dann ehrenamtlich betreuen. Und die Belohnung ist dann eben dafür, dass wir dann eigentlich so oft wir wollen mit dem Schiff auch mal irgendwo hinfahren können. Hauptsächlich fahren wir dann nach Holland, um dort ein bisschen zu segeln und ein bisschen ruhige Zeiten zu verbringen. Das haben Sie sich verdient, die Schipper-Churchills. Aber spätestens im August nächsten Jahres müssen Sie zurück sein. Dann gibt es in Leer nämlich ein seltenes Schmankerl für Schiffsfreunde. Das große Treffen der Traditionsschiffe Unne Radensturm. Unterm Rathausturm quasi. Denn so ist das in einer kleinen Stadt wie Leer. Alles hier liegt nah beieinander. Ohne Seefahrerromantik geht es nicht. Nadja Jakob war für Gruß an Bord in Leer unterwegs. Dass die Seefahrt heute ein hochtechnisierter Wirtschaftszweig mit attraktiven Berufen nicht nur auf den Schiffen ist, das weiß niemand besser als die Studentinnen und Studenten der gerade eben angesprochenen Hochschule in Emden und Leer. Mit einigen von ihnen hat sich mein Kollege Andreas Kuhnt unterhalten und auch mit einer Professorin, die nicht gerade einer Seefahrernation entstammt. Barbara Woltran ist Kapitänin, kommt eigentlich aus Österreich, das ist ja schon mal sehr erstaunlich, und ist hier an der Hochschule in Leer tätig. Was machen Sie hier? Ich bin hier Verwalterin einer Professur und unterrichte vor allem in den nautischen Fächern, Simulatorkurse, Funkkurse, alles was mit der praktischen Anwendung in der Seefahrt zu tun hat, mache aber auch Notfallmanagement, auch die Ausbildung für Passagierschiffe, also alles, was eigentlich Spaß macht. Aber ich meine, gestatten Sie mir die Frage als Laie, wie wird man als Österreicherin Kapitänin? Ich meine, Österreich liegt ja nun in jedem guten Skigebiet, aber nicht unbedingt an der Küste. Ja, das ist, glaube ich, genau das Stichwort. Ich habe eine Ausbildung in Tourismus gemacht und quasi alle meine Lehrer waren irgendwann einmal am Passagierschiff und haben mir davon erzählt und vorgeschwärmt und das war irgendwie mir dann doch auf den Weg mitgegeben und dann wollte ich das auch machen. Und es sind sehr viele Österreicher an Bord, mehr halt im Hotelbereich, aber ich habe mich dann entschieden, ich mache die nautische Ausbildung und bin dann Kapitänin geworden. Wo haben Sie die Ausbildung gemacht? Hier in Leer, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Also Sie sind sozusagen dann hierher zurückgekehrt, also Sie sind zwischendurch auch aktiv waren als Kapitänin, ja? Ja, genau. Ah ja, und was ist der Reiz für Sie als Österreicherin an Leer? Dass es keine Berge gibt. Die Nähe zum Meer. Ja, noch die Gegensätze ziehen sich an. Ja. Die Österreicher wollen ans Meer und die Ostfriesen in die Berge. Verstehe. Nils Helmich ist Student hier. Warum? Ja, das war tatsächlich immer mein Kindheitstraum. Ich wollte das immer schon machen. Und ja, dann habe ich erst eine andere Ausbildung gemacht zum Kaufmann, war im Vertrieb. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du das doch noch. Und seitdem bin ich hier. Habt ihr denn im Studium auch schon relativ viel Kontakt zum Meer im besten Sinne des Wortes oder ist das mehr erstmal Theorie? Nein, wir müssen ja im gesamten Studium 12 Monate Praxiszeit machen und das heißt, da kriegt man dann den Teil, den man vorher in der Theorie gelernt hat, quasi im Praxisbezug nochmal näher gebracht. Das heißt, ihr wart auch schon unterwegs? Richtig, genau. Und wenn ihr so längere Zeit von zu Hause weg seid, ist das okay oder kriegt man dann irgendwann auch mal so eine Rappel und sagt, oh Gott, nee, eigentlich eher nicht so? Ich würde sagen, man ist sich ja im Vorfeld bewusst, dass das auf einen zukommt und daher würde ich sagen, muss man damit umgehen können. Und ich glaube, umso länger man das macht oder umso länger man weg ist, umso mehr lernt man auch damit umzugehen. Julius Rupjes, auch Student hier an der Hochschule in Leer. Erzähl mal kurz bei dir, wie war das bei dir? Wie bist du hierher gekommen? Ja, ich habe 2020 im Wintersemester angefangen, mitten im Corona-Semester. Ich habe vorher die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, habe auch 5 Jahre, glaube ich, etwa im Rettungsdienst gearbeitet, fand aber damals nach der Schule oder in der Schulzeit schon den nautischen Sektor sehr spannend, konnte mir dann offen gestanden mit 18 noch nicht vorstellen, 6 Monate am Stück einfach weg zu sein. Da war ich oder fühlte ich mich dafür noch zu jung. Und ja, nachdem dann der Rettungsdienstbus ein wenig einsetzte, habe ich dann doch beschlossen, nochmal das jetzt nochmal zu machen und Nautik zu studieren. Wie wird denn eure Zukunft aussehen? Werdet ihr dann auch irgendwann Kapitäne sein, irgendwo auf größeren Schiffen oder kleineren Schiffen und tatsächlich dann nicht mal ein halbes Jahr weg sein, sondern vielleicht noch viel länger? Also, ich meine, grundsätzlich ist das natürlich das angestrebte Ziel, das zu machen. Man wird sehen, wo man dann fährt. Ich muss ehrlich einräumen, mich zieht nicht ganz so ins Abenteuer. Mir reicht eigentlich doch der europäische Raum. Ich muss nicht irgendwo von Piraten entführt werden oder in irgendwelchen Drittweltländern im Notfall ins Krankenhaus müssen. Also offen gestanden ist mir da doch der vermeintlich europäische Standard ganz lieb, weshalb ich eigentlich Fahrtgebiete hier bevorzugen würde. Melissa Weg, auch hier an der Uni in Leer. Vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen was über dich erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ja, also bei mir hat das angefangen mit sehr viel Nordseeurlaub, wo sich dann irgendwann auch das Interesse für die Schiffe eben aufgebaut hat und das schon sehr, sehr früh. Wir waren nämlich immer am Meer und eben auch sehr viel eben hier an der Nordsee. Und so kam das dann auch irgendwie, dass ich nach dem Abitur dann lange gesucht habe, was ich denn überhaupt machen kann, was sind meine Möglichkeiten. Anfangs bin ich tatsächlich erst über Geophysik und Ozeanographie gestoßen. Allerdings Nautik hat dann doch irgendwann einfach besser geklungen. So bin ich letztes Jahr tatsächlich schon mal hier gelandet, nochmal einen kleinen Abschweif gehabt, allerdings auch tatsächlich in Richtung Rettungsdienst. Hab im April meinen Rettungshelfer gemacht und während der ganzen Praktikumszeit im Rettungsdienst habe ich doch irgendwann gemerkt, mir fehlt einfach das Wasser. Aha. Und so bin ich jetzt eben wieder hier gelandet. Und ich denke auch, also ich möchte gerne viel reisen und ich glaube, eine bessere Möglichkeit als hier in dem Beruf komme ich eigentlich nicht. Also Seefahrt hat Zukunft. Andreas Kuhn hat sich an der Hochschule Emden-Leer umgehört. Leise regelt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, Christkind, kommt bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Hör nur, wie niedrig der Schall. Freue dich, Christkind, kommt bald. In den Herzen ist warm, still schweigt Kummer. Sorge der Seelen verhallt. Freue dich, Christkind, komm bald. Heiligabend. Noch senden wir aus dem Studio an der Roten Baumchaussee. Ab 20 Uhr dann aus der Seemannsmission Duftalben, einer Institution im Hamburger Hafen, die Seeleuten, die das Schiff dort festmachen, was auch immer zur Seite steht. Also ein wirklicher Anker. Solche Missionen gibt es überall in der Welt, auch in New York. Dort hat sich unser Korrespondent Martin Gandelmeier mit dem Seemannspastor Arndt von Storck getroffen. Eine halbe Zugstunde von Manhattan entfernt liegt der Containerhafen von Newark im Bundesstaat New Jersey. Das riesige Hafengelände ist unübersichtlich, die Luft riecht nach Schiffsdiesel und es ist laut. Wichtige Kräne frachten Container auf Schiffe, andere Schiffe werden entladen, große Trucks fahren vor und überdimensionale Gabelstapler. Dazu der Lärm vom nahegelegenen Flughafen Newark. Der Arbeitsplatz von Seemannspastor Arndt von Storck ist das Gegenteil einer ruhigen Kirche. Das kann der Bordbesuch sein, es kann Fahrtdienste sein, es kann Seemannsclub sein, es kann auch Seemannsheime sein, wo Seeleute übernachten sollen. Meine Hauptaufgabe ist eben, die Seeleute da anzutreffen, wo sie leben und arbeiten, was eben auf dem Schiff ist. Die meisten Seeleute sind 8 oder 9 Monate im Jahr auf hoher See. Kommen aus aller Welt, die meisten aus China, Indien und den Philippinen. Obwohl die wenigsten gläubige Christen sind und gar nicht missioniert werden wollen, freuen sie sich auf den deutschen Pastor. Wenn ich also auf dem Schiff gehe und mich vorstelle als Vertreter einer Seemannsmission oder der deutschen Seemannsmission, wird man eigentlich, möchte ich fast sagen, oft in Arm empfangen, weil die Seeleute wissen, das ist die einzige Organisation, die sich um das Wohl und die Bedürfnisse der Seeleute kümmern. Arndt von Storck kommt ohne Agenda. Er lässt die Seeleute entscheiden, worüber sie reden wollen. Manchmal geht es um Streitigkeiten mit den Kollegen aus anderen Ländern oder es gab Arbeitsunfälle auf See, die psychische Betreuung erfordern. Häufigstes Thema aber ist die lange Abwesenheit der Seeleute von ihren Familien. Es sind viele Beziehungsprobleme, also Leute, die der Matrose 8 bis 9 Monate von zu Hause weg ist. Ist leider die Realität, dass viele Ehen geschieden werden. Die Scheidungsrate ist sehr hoch. Die Einsamkeit und die wachsende Entfremdung vom Leben daheim sind eine große Belastung. Selbstmordrate unter Seeleuten ist überdurchschnittlich hoch, weshalb Arndt von Storck auch ganz praktische Hilfe leistet. Also wir versuchen auch die Leute vom Schiff runterzubekommen, damit mal so ein Tapetenwechsel stattfindet. Hier in New York oder in den USA ist immer sehr beliebt so ein Shopping Mall, dass die Leute mal wegkommen können und sich was einkaufen können, auch was Geschenke kaufen können für ihre Lieben zu Hause, für ihre Familien. Dass die Seeleute auch mal nach Manhattan reinfahren, um den Big Apple zu erleben, dafür fehlt heute meist die Zeit. Lagen die Containerschiffe früher 2 oder 3 Tage im Hafen, sind es heute nur noch 8 Stunden. Und weil die Häfen immer größer werden, liegen sie immer weiter weg in der Stadt. Die Leute kommen hier hin und denken, sie seien in New York, weil die Schiffspapiere sagen, das Schiff geht nach New York, aber der Hafen ist in New Jersey. Und dadurch kommen da auch mal so Enttäuschungen. Das ist dann immer schade. Zu seiner Lebensaufgabe als Seemannspastor Arndt von Storck wäre zufällig gekommen. Von einem Freund hörte er, dass man ein Praktikumsjahr bei der deutschen Seemannsmission in New York absolvieren kann. Er bewarb sich und wurde genommen. Daneben arbeitete er für eine evangelische Kirche in der Lower East Side von Manhattan, in der Obdachlosenhilfe und in einer Suppenküche. Was mich immer gereizt hat und warum ich auch in New York gelandet bin, glaube ich, ist das Anderssein, dass Leute andere Kulturen mitbringen und ihr Leben in Amerika, was ein Anwandererland ist, hier neu aufbauen. Weshalb er nach seinem Vikariat in Rüsselsheim nach New York zurückkehrte und nach Stationen als Krankenhausseelsorger wieder bei der deutschen Seemannsmission anheuerte. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist Arndt von Storck auch noch als Weihnachtsmann im Einsatz. 3000 Weihnachtspakete wurden im vergangenen Jahr an Seeleute verschenkt. Geschenkrucksäcke werden von einem ganzen Netzwerk evangelischer Kirchengemeinden im Nordosten Amerikas bestückt. Ein Sweater, so ein Hoodie ist das und Socken. Was ganz beliebt ist, die Leute schreiben mir eine Weihnachtskarte. Und Seeleute, auch wenn sie keine Christen sind, freuen sich unheimlich darüber, dass eine persönliche Note damit kommt. Auch Mützen, Handschuhe und Schals sind im Winter beliebt. Der Renner aber ist eine große Tüte mit Schokoriegeln. Es ist auch fast schon eine Erwartung, dass die Familie als auch Nachbarn, Verwandtschaft mit Schokolade eingedeckt wird. Und da bin ich immer auf der Suche nach den besten Preisen für Schokolade für die Seeleute, weil das ist die Nummer eins, was gekauft wird. Seemannspastor, ein ungewöhnlicher Job an einem außergewöhnlichen Einsatzort. Mit Menschen, an die selten gedacht wird, obwohl 90% aller Waren, die wir uns wünschen, nur dank ihrer Arbeit bei uns ankommen. Umso größer die Freude der Seeleute über die Weihnachtsrucksäcke. Nicht nur, weil es materieller Wert ist, die mit verteilt, sondern einfach auch, dass klar wird für die Seeleute, da ist jemand, den ich nicht kenne, aber der denkt an mich. Weil Seeleute doch eine Bevölkerungsgruppe sind, die oftmals vergessen werden. Die sind nicht im Blickfeld der Leute. Martin Ganselmeier über die Arbeit des deutschen Seemannspastoren Arndt Braun Storck in New York oder präziser New Jersey. Wir haben es gehört, per Zufall ist er zu diesem Job gekommen und ein Zufall war es auch, der meinen nächsten Gast zu seinem, ich glaube man kann es so sagen, ungewöhnlichen Hobby gebracht hat. Henning Köhlert reist auf Frachtschiffen um die Welt. Herr Köhlert, erzählen Sie doch mal, wie hat das denn angefangen? Ich war 40 Jahre Realschullehrer und als ich pensioniert war, kam so die Überlegung, man kann ja jederzeit noch hinfahren. Ich war noch ganz gut fit und in der Zeitung stand ein Artikel über Frachtschiffreisen. Und da dachte ich, ach, das könnte ja was für mich sein. Und das war natürlich dann der Hammer. Da hat sich so viel rausentwickelt. Erst eine kleine Fahrt nach Finnland hoch und dann immer längere Fahrten. Ich war auf allen Weltmeeren gewesen und 10-mal über den Äquator gereist auf See. Und naja, das hatte ich mir vorher nie gedacht, dass sich das so entwickeln würde. Werden solche Containerschiffreisen, werden die prominent beworben oder ist das doch eher ein Geheimtipp? Es ist ein sehr starker Geheimtipp. Also ich habe da, wie gesagt, nur drüber erfahren, dass ich, als ich einen Artikel gelesen habe, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und zu der Zeit, das ist jetzt 12 Jahre her, gab es 5 Reisebüros, die darauf spezialisiert waren und das angeboten haben. Inzwischen gibt es noch 2, vielleicht 3. Die tollste war natürlich Hamburg Süd, die es damals noch gab. Die ist dann ja an Maersk verkauft worden und über die habe ich viel Reisen gemacht und die haben mir auch sehr viel weitergeholfen in anderen Beziehungen und so. Das waren schon tolle Erlebnisse. Ja, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über das Leben dann an Bord. Sind Sie da eher alleine oder sind Sie Teil der Mannschaft? Nein, man ist schon alleine, aber auch Teil der Mannschaft. Man muss sich einfügen, man muss sich an die Essenszeiten halten, nach Möglichkeit. Man hat zwar auf dem Schiff in Häkchen jetzt mal gesprochen, freien Auslauf, aber man weiß genau nach einer gewissen Zeit, wo man hin kann und wo man nicht hin kann. Wenn zu starker Seegang ist, kann man nicht raus aufs Deck und da rumgehen, was man sonst kann. Ich bin da rumgeworfen und früher noch gejoggt, also ich habe da einige Kilometer abgerissen. Man kann in den Aufbauten auf der Brücke gehen, das ist natürlich ein ganz attraktiver Ort, weil man da viel Informationen mitkriegt. Und man entwickelt mit der Zeit dann ein echtes Interesse für die Seefahrt, was die wirtschaftlichen Beziehungen betrifft, was nautische Probleme betrifft, überhaupt, dass man sich in der Welt so auskennt. Und die Besatzung an Bord, sind die zugänglich oder wie war das? Ja. Könnte ich auch sagen, Mensch, was ist denn das für ein Vogel? Der möchte auf so eine Reise, wo wir zu arbeiten haben, der könnte es sich doch eigentlich sehr viel bequemer machen. Ja, diese Einstellung finde ich viel mehr an Land, weil Leute dann fragen, warum machen sie keine Kreuzfahrt? Also die Crew besteht meistens so aus 20 bis 28 Leute, je nach Größe des Schiffes. Meistens sind die einfachen Seeleute sind Filipinos und ich esse in der Offiziersmesse mit den Offizieren. Manchmal sitze ich am Captain's Table, was es da gar nicht so gibt, aber man sitzt dann am Tisch mit dem Kapitän oder auch nicht, was manchmal sehr schön ist, manchmal auch nicht, aber in den Essenszeiten zum Beispiel hat man guten Kontakt zur Crew und zwischendurch, wenn die einfach nicht so viel zu tun haben und nicht im Stress sind, dann ergeben sich sehr häufig viele, viele interessante Gespräche. Und jetzt die Antwort auf die Frage, warum machen Sie keine Kreuzfahrten? Ich habe auch Kreuzfahrten gemacht, aber das ist so ein Massenwissen. Also ich bin vielleicht auch mehr Einzelgänger oder Individualist. Und solche Leute findet man dann eher auf Frachtschiffreisen. Also auf diesen Frachtschiffreisen sind maximal 11 Passagiere möglich, weil sonst ein Arzt da sein muss. Das hat es früher auch schon gegeben. Aber das meiste, was ich mal erlebt habe, wir waren mit 6 Personen nach Australien gefahren. Ja. Sonst bin ich aber ganz häufig der einzige Passagier. Und ich komme gut zurecht mit den Offizieren, mit den Seeleuten allgemein. Und ich mag auch die Gespräche, die sich dann ergeben, die entwickeln sich in die unterschiedlichste Richtung. Sie sagten gerade eben, Sie sind dann bis nach Australien gefahren. Also da braucht man schon, glaube ich, das Privileg des Pensionärs. Also man braucht eine Menge Zeit und geht dabei drauf. Unbedingt. Man kann nicht eine Reise buchen und sagen, dann und dann will ich losfahren. Im Frühjahr buche ich, vor Weihnachten fahre ich los und manchmal verschiebt sich das um 3 Wochen. Und dann auch nach hinten kommt man auch dann 3-4 Wochen später zurück. Ja, können Sie mal sagen, von meinem Daumen gepeilt, so eine Containerschiffreise nach Australien, was kostet die? Die Reise nach Australien, weiß ich, weil ich da etwa 10 Tage an Land war und mit einem anderen Schiff zurückgefahren bin, 12.000, 13.000 Euro. Da ist aber alles drin, auch mit den Landaufenthalten. Da war ich über Silvester in Sydney und das war schon recht teuer. Aber das ist eine extra Geschichte. Ja. Am gängigsten ist vielleicht meine erste richtig große, wo ich von Hamburg bis Shanghai und zurückgefahren bin. Das waren 84 Tage. Darüber habe ich auch einen Vortrag gehalten und da kommt die Frage sehr häufig. Das waren 10.500 Euro. Also kein ganz billiges Hobby, aber wer etwas von der Welt sehen will, muss eben investieren. Vielen Dank, Herr Köhlert, für dieses Gespräch. Mein nächster Gast hat eine vermutlich mindestens ebenso abenteuerliche Reise hinter sich, allerdings aus beruflichen Gründen. Aurelia Hölzer war ein Jahr lang Ärztin auf der Forschungsstation Neumeier 3 in der Antarktis und erfüllte sich damit nicht nur einen Berufstraum. Polarschimmer heißt das Buch, das sie über ihren Aufenthalt geschrieben hat. Eine Liebeserklärung ans Leben im Eis, die ihren Weg in die Spiegel-Bestsellerliste gefunden hat. Meine erste Frage an Aurelia Hölzer war, auf welchem Weg ist sie überhaupt dorthin gekommen? Also wir sind ab Frankfurt geflogen nach Kapstadt und das war ja noch Corona, da mussten sich alle vorher testen und das war ganz aufregend, dass da wirklich alle clean sind und mitkommen können. Und dann haben wir in Kapstadt 10 Tage Quarantäne gemacht und dort sind wir aufs Schiff aufgestiegen, auf die Polarstern. Dann ging es 12 Tage nach Süden, also wir sind im knallen Sommer losgefahren und natürlich ist auch in der Antarktis knaller Sommer, aber das hat dann mit Schneetreiben und Eisschollen zu tun. Und die letzten, ja, vielleicht 40, 50 Kilometer wurden wir mit dem Hubschrauber ausgeflogen, vom Bordhubschrauber aus direkt vor der Haustür sozusagen abgesetzt, vor der neuen Haustür. Das heißt, wann waren Sie dort? Wann sind Sie dort angekommen? In welchem Monat? Wir sind angekommen im Januar. Das ist in der Antarktis Hochsommer. Obwohl Sie ja offiziell zum Überwinterungsteam gehörten, habe ich gelesen, nicht? Genau, aber im Sommer ist die Antarktis zugänglich und dann überlappt man auch noch kurz mit dem alten Team und die müssen raus, bevor der Sommer endet, weil sonst kommt man nicht mehr weg. Die Flugzeuge verlassen den Kontinent, drumherum friert ein Packeisgürtel, da kommt dann auch kein Eisbrecher mehr durch. Also da muss man rechtzeitig kommen, bevor die Antarktis dicht macht. Was haben Sie mitgenommen auf Ihrer Reise? Also ich schätze mal Klamotten, die Sie so zu Hause tragen, die waren eher nicht in Ihrem Koffer. Aber haben Sie vielleicht so ein paar private Sachen mitgenommen, Bücher zum Beispiel? Ja, ein E-Book hatte ich dabei und aber auch viel zum Basteln, zum Malen und zum Feiern. Also ich hatte zum Beispiel eine Strand- und Palmentapete dabei, die auch zum Einsatz kam, weil sie eine Riesentropen-Geburtstagsfeier für unsere leitende Ingenieurin gemacht haben, die lange im Südpazifik gesegelt ist, jahrelang dort auf dem Segler gelebt und gearbeitet hat, zum Beispiel sowas. Hatten Sie dort ein eigenes Zimmer auf der Station 903? Ja, also im Sommer nicht, da muss man die Kammern teilen, weil die Station so voll ist, aber für die Überwinterung hat jeder ein eigenes Zimmer. Wie war Ihre Vorbereitung? Wie haben Sie sich vorbereitet, physisch, aber auch mental? Denn das sind ja Herausforderungen gewesen. Wir haben eine sehr umfassende Vorbereitung bekommen, sowohl fachlich, jeder für sein Gebiet. Also für mich als Ärztin war das auch noch Narkosen und Zähnebohren. Und dann hat man auch gemeinsame Vorbereitung. Feuer löschen, wir müssen ja selber das Feuer ausmachen, wenn es brennt. Wir sind die eigene Feuerwehr, das ist ja ein bisschen wie an Bord. Kann keiner kommen. Und auch Gletscher klettern, ne? Dass man sich auch mal aus einer Gletscherspalte retten kann. Und aber auch Teambuilding, Konfliktmanagement, all solche Sachen gehören dazu. Und selber, wie bereitet man sich selber mental vor? Man guckt nach vorne in ein Abenteuer, was man gar nicht kennt, in viel Vorfreude, viel Verantwortung, viel Ungewisses. Und wie es dann wirklich wird, das kann man vorher gar nicht ermessen. War es Ihr großer Wunsch, da einmal hinzukommen? Ja, riesiger Wunsch, aber ein ganz später Wunsch. Also ich wollte immer in den hohen Norden, immer nach Spitzbergen. Und so als hoch. Ich und das war immer mein Kindheitstraum schon, in einer Polarregion ein Jahr zu verbringen und wirklich auch die Polarnacht zu erleben und das ganze Wetter und alles. Und dann kam sozusagen dieser Traum in einer völlig anderen Geschenkverpackung um die Ecke, nämlich Forschungsstation und Antarktis. Aber das war großartig, weil das auch mit der Forschung und der Technik und diesem engen Teamgefüge einfach ein ganz, ganz tolles Setting ist. Das war Ihre eigentliche Aufgabe dort. Deswegen haben Sie sich dort, Sie haben sich doch beworben, ne? Ja. Und beworben als was? Als Chirurgin. Also ich bin Chirurgin und das muss man auch sein, weil man ja nicht evakuieren kann, muss man auch einen Bruch stabilisieren können, einen Blinddarm rausbringen und ja gut, im Fall auch Zähne bohren, ne? Und das, der zweite Job sozusagen war die Leitung für die Station und die Überwinterung. Das hat zum Teil logistische Funktion, Sicherheit. Da muss man auch mal Eis erkunden. Wo kommt man hier vom schwimmenden Gletscher runter auf die zugefrorene Bucht, wo wir Messungen machen müssen, wenn die Bucht dann zugefroren ist. Ich war Brandschutzbeauftragte und was nicht alles. Also man macht ganz unterschiedliche Sachen und man hilft sich auch sehr gegenseitig, was total Spaß macht. Sie sagen, Sie sind mit einem, dann im letzten Teil der Reise haben Sie auch ein Schiff gemacht. Wie war die Atmosphäre dort? Was sind das für Leute, die dort arbeiten? Was für ein Job ist das? Ich stelle mir den ziemlich hart vor. Das war eine ganz bunte Mischung. Das war ja die Polarstern. Das ist ja ein Forschungseisbrecher für Polarforschung, Klimaforschung, Meeresforschung, der immer in den Polargebieten eigentlich unterwegs ist. Mhm. Und das ist eine Mischung aus Seeleuten und Wissenschaft. Und dann wir Überwinterer, wir wurden in letzter Minute mit reingestopft, die haben uns dann einfach mitgenommen, wir sind zusammengerückt. Und das wird wirklich immer kälter, immer heller, man fährt ja wirklich auch in den Polarpark hinein, in dem es dann keine Sonnenuntergänge mehr gibt. Und da kommen irgendwann die ersten Eisberge und auf dieser ganzen Fahrt sieht man kein anderes Schiff, man sieht keine Zivilisation, man sieht keine Flugzeuge am Himmel, man sieht keine Kondensstreifen, wirklich nichts. Und da weiß man, jetzt fahren wir echt ans Ende der Welt. Und was Aurelia Hölzer am Ende der Welt noch so alles erlebt hat, darüber gleich mehr. Am Wildenbergplatz nimmst du deine Mütze. Vom Kopf und Ort ist voller Liebe dein Haar. Gebeugt über dein Spiegelbild in einer Pfütze. Aus Benzin und geschmolzenem Schnee vom vorigen Jahr. Und hinter der Schaufensterscheibe vom Kaufhaus in Wind singen ein Bär, ein Tropf und ein Hase, die sich vereinen. Das Eis vom Winter. Alle fünf Meter ein Glühwein stand unter den Lügen. suchen uns irgendwie mit einzufinden. Geblendet von kindlichem Glauben und Kerzenschein. Trinken wir schnell noch ein Glas unter den Blinden. Lass unter den Blinden uns nicht die Einäugigen sein. Und verzeihen wir den gerade vergangenen Jahr. Und stimmen wir heiser und ohne Symptome ein. In der Seite vom Winter weg keiner mehr war. Es wird auch dieses Jahr wieder Weihnachten sein. Es wird auch dieses Jahr Großanbaut an Heiligabend, und bevor wir ab 20 Uhr aus der Seemannsmission Duckdalben weitersenden, wollen wir noch einmal hören, wie es Aurelia Hölzer am Ende der Welt ging, wie sie selber sagte, auf der Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis. Ob man sich in dieser unendlichen Eiswüste nicht sehr verloren gefühlt hat, das wollte ich von ihr wissen. Am Anfang ist es auch so. Am Anfang hat mich das wie überfordert, weil die Antarktis sich auch so fremd anfühlt. Aber diese Weite gibt einem so ein Gefühl, auch gerade auch in den Sternennächten oder so, dass man wirklich das Gefühl hat, man wohnt im Weltall. Und die Antarktis ist ja ein total friedlicher Ort. Das ist total rein und das trägt irgendwie. Man fühlt sich wie so ein kleiner Teil von einem großen Ganzen. Vielleicht kommt da die Geborgenheit her. Wie war das auf der Forschungsstation? Wie wichtig war da eben auch der Teamgedanke? Ich kann mir vorstellen, ohne geht's schon mal gar nicht, ne? Es steht und fällt der Erfolg einer Überwinterung tatsächlich mit dem Teamgefüge, ne? Also man braucht da unten keine Superhelden, aber man braucht Menschen, die gut an einem Strang ziehen können. Und man ist ja so eng, man sieht 8 Monate die gleichen 8 Leute auf jedem Flur. Ja. Bei jedem Essen, in der Freizeit, überall. Und man... Das ist so familiär, man wird so eng verbunden, man wird wie so ein Vogelschwarm, wo immer jeder weiß, wo der andere ist, wie es dem anderen geht. Und man wird fast wie so eine Einheit. Also das ist schon auch was ganz Besonderes, wenn es gut geht. Also wir hatten ein ganz tolles Team, aber das ist unglaublich wichtig, dass man da miteinander gut ist. Wir feiern jetzt gerade Weihnachten und Sie haben Weihnachten auch schon in der Antarktis gefeiert, auf der Forschungsstation Neumayer 3. War das ein Tag wie jeder andere? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also Weihnachten fällt ja in der Antarktis in den Sommer. Ja. Und der Sommer ist ja wahnsinnig hektisch. Ne? Da sind unglaublich viele Forschungsprojekte, da sind 50 Leute an der Station. Da wird die Station gewartet, eine neue Windkraftanlage gebaut. Es ist so ein Galopp. Und wir hätten das fast vergessen und haben in letzter Minute so die Kurve bekommen. Und dann wurde es richtig toll. Also es gab ein Festessen. Da haben Leute serviert. Die hatten dann so eine weiße Serviette über dem Arm hängen. Und wir haben dann Weihnachtsgeschenke gewichtet, also nach Losen sozusagen, ja, dass man einer Person was schenkt. Und es waren fast alles selbstgemachte Sachen, weil wir können ja nicht einkaufen. Und dann hat man halt einen Pinguin geschnitzt oder eine Robbe gestickt oder... Einer hat ein Klavierkonzert geschenkt bekommen. Das war ganz, ganz toll. Ein Klavierkonzert geschenkt bekommen? Also wie? Aber da war kein Klavier vor Ort, nehme ich an. Doch, da ist ein Klavier vor Ort, genau. Und dann bekamen sie ihr Konzert. Ja, das ist eine tolle Sache. Weihnachtsbaum, haben Sie den irgendwie auch gebastelt, oder? Den gibt's da. Da gibt's einen Plastikbaum und den haben wir dann mit allem geschmückt, was wir finden konnten. Also der war schon ziemlich beladen. Ja. Und als Weihnachtsessen gab's da was Besonderes? Gänsekeule, fränkische Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen. Und für die Vegetarier war das ein Curry und vorher eine Tomatensuppe und auch dann zweierlei Nachtisch und so. Also es war köstlich. Das klingt nach klassisch regionaler Küche. Also da muss man sagen, dafür Pinguin gab es nicht, die werden nicht gegessen. Dafür hätten Sie nicht in die Antarktis reisen müssen. Aber da muss ich auf die Frage kommen nach der Logistik. Das wird also alles ja für... mehrere Monate zumindest wird das dann ja eingekauft und muss dann also auch aufbewahrt werden. Genau. Also es wird einmal im Jahr eigentlich eingekauft. Ne? Dann kommt das Versorgungsschiff, das ist üblicherweise die Polarstern. Und die kommt dann an die Eiskante, also wo der schwimmende Gletscher, auf dem die Station steht, ins Meer abbricht. und die hält dann da mit Querstreurudern und so weiter ihre Position, hat ihren eigenen Löschkran und dann wird tagelang wildlich gelöscht. Also die wird dann auf die Eiskante umgeladen, da fahren Kistenbullis ran, die haben den Schlittenhilfen dran, da kommen die Container drauf oder kommt der ganze Jahreseinkauf, also Sprit für Flugzeuge, für Kistenbullis, fürs Blockheizkraftwerk, da kommen Bleistifte, Medikamente, Essen, also Wolldecken, wirklich alles. Und das ist eine unglaubliche Menge. Aber natürlich, dann hat man das, was man hat, und den Rest des Jahres kann ja keiner kommen. Da muss man mit dem improvisieren, was da ist, oder sich selber was bauen. Was bleibt von diesem einen Jahr? Also erstmal natürlich, glaube ich, große, überwältigende Naturerlebnisse, aber dann eben ja auch dieses soziale Gefüge, was Sie beschrieben haben. Was haben Sie mitgenommen? Schon einfach ein Lebensgefühl, das sehr rausgesucht ist aus der Alltagshektik. Also da kann ich mich immer wieder so drauf besinnen. Ne? Ich falle natürlich auch in Hektik und dann ist man so im Kleinen. Aber einfach dieses entrückte Gefühl, dass man wie auf die Menschheit guckt und denkt, was machen wir eigentlich? Wir sollten uns gut überlegen. Können wir nicht nett zueinander sein einfach oder so? Also das ist das eine und auch das Teamgefüge, wie viel man zusammen eigentlich schaffen kann. Und das hat so Spaß gemacht und wir hatten es so schön und so warmherzig und so entspannt. Also die, mit denen habe ich immer noch viel Kontakt und das ist ganz, ganz toll. Die Sendung heißt Gruß an Bord. Haben Sie Grüße an Seeleute? Ich kann mir vorstellen, an wen, aber wollen Sie da noch was loswerden? Ja, also ich möchte alle ganz, ganz, ganz herzlich grüßen, die eben auch in so einem Teamgefüge sind, weit der Heimat, sich aufeinander verlassen müssen, und wünsche ihnen einfach ganz tolle Feiertage und dass sie sich schön machen. Vielen Dank an Aurelia Hölzer über ihre Zeit auf der Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis. Das von ihr verfasste Buch, ich nenne es nochmal, heißt Polarschimmer und ist im Malik Verlag erschienen. Abenteuer müssen sich aber nicht unbedingt am Ende der Welt abspielen. Die Seefahrt hat dann auch ganz andere Möglichkeiten im Angebot. Zum Beispiel, wenn sich Seefrau und Seemann während der Arbeit an Bord kennenlernen und mehr daraus wird. Meine Kollegin Caroline Bayer hat ein Paar besucht, das sich über die Liebe zur Seefahrt kennenlernte. Karin und Jochen Träger. Sie beide verbindet die Liebe zur Seefahrt und ein großer Wunsch. Ich wollte unbedingt was sehen von der Welt. Ja, viele Möglichkeiten gab es ja nicht. Und dann habe ich gedacht, du fängst bei der Deutschen Seereederei an, gehst aufs Schiff und wirst ein paar Jahre zum See fahren. Und wenn du mal Familie haben solltest, dann wirst du umschulen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Beide waren DDR-Bürger. Einfach so hinaus in die Welt, das schien fast unmöglich. Doch wer zur See fuhr, hatte diese Möglichkeit. Das ist so, wie sagt man, das kann ein Kuchen in der Seele. Und man könnte so eine kleine Scheibe sich abschneiden, dass man rauskommt, dass man sich ein Weltbild machen konnte. Und das war ja eigentlich gut. Und das konnte ja nicht jeder. Das war schon ein kleines Privileg, also das man hatte. Ein großes Privileg. Karin und Jochen Träger nutzten diese Chance und werden in den frühen 70ern Teil der Crew auf dem Motortanker Wolfen. Sie als Stewardess, er als Maschinist. In den nächsten Jahren sind sie auf unterschiedlichsten Schiffen unterwegs durch die Weltmeere. Zu Beginn ihrer Seefahrtszeit sind Karin und Jochen noch Fremde. Jeder ist in seiner Abteilung schwer beschäftigt. Beim gemeinsamen Anschauen von Fotoalben erinnern sie sich. Jochen zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto. Hier wird gerade der Zylinderkopf gewechselt. Schweinearbeit. In der Hitze von 50 Grad. Die Zeit, die Crew abends gemeinsam verbringt, schweißt zusammen. Es werden Spiele gespielt, Partys gefeiert und Seefahrtsrituale durchgeführt. Aus Kollegen werden Freunde. Irgendwann habe ich gedacht, so schlecht ist er gar nicht. Und dann. Ja, mein Mann war immer zu hören. Nicht zu sehen, aber zu hören. Mann, da hat der Dachs eine Klappe. Doch die große Klappe von Jochen scheint bei Karin zu verfangen. Sie verlieben sich ineinander und aus Karin und Jochen wird ein Paar. Und dass sie sehr viel Handarbeit gemacht hat, das hat mich schon fasziniert. Und der Charakter, das war ausschlaggebend. Nee, das war dann auch das. 1976 heiraten sie. Man bietet ihnen eine Hochzeit auf dem Schiff an, doch sie heiraten ganz klassisch, an Land, eine Dorfhochzeit. 7 Jahre lang fahren sie gemeinsam zur See. Sie erkunden die Welt und erleben das, wovon viele DDR-Bürger nur träumen konnten. Sie befahren den Panama-Kanal, schließen Freundschaften in Göteborg und umrunden den Inselstaat Malta. Für mich bleiben diese 7 Jahre immer die schönsten Jahre. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Und es war nie langweilig. Als das erste Kind auf die Welt kommt, endet die gemeinsame Zeit auf See. Die Trägers bekommen eine Wohnung in Rostock. Und Karin bleibt mit dem Nachwuchs zu Hause. Jochen fährt weiterhin zur See. Eine Belastungsprobe für das junge Paar. Es ist mir sehr schwer gefallen, wenn mein Mann auch immer gesagt hat, oh, wäre das schön, wenn du jetzt dabei wärst. In Amsterdam oder so. Und das war damals die Wehrfliegezeit. Da warst du 8 Wochen, ehe du dann nach Hause gekommen bist, ne? Das tat schon weh. Ich wäre ja auch gerne noch gefahren. Aber wenn man nachher ein Kindchen hat, dann ist das, steht das erstmal an zweiter Stelle. Das ist einfach so. Mittlerweile sind Karin und Jochen in Rente. Die Seefahrtszeit liegt in der Vergangenheit. Doch ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählen und sich Fotos von damals anschauen. Ich würde gerne nochmal durch den neuen Panama-Kanal fahren. Ob es nochmal was wird? Das wäre nochmal ein Ziel. Vielleicht geht es also im neuen Jahr wieder auf ein Schiff. Und dorthin, wo für Karin und Jochen Träger alles angefangen hat. Ja, und das wünschen wir den beiden natürlich von Herzen. Die Liebe zur Seefahrt einmal anders. Das war ein Beitrag von Caroline Weiß. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This, to save me from tears, I gave it to someone special. Once bitten, twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I left it up in sentence with a note saying, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you'll fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, gave it away. To save me from tears, I gave it to someone special. I promise you, friends with kind eyes, I'm hiding from you when you're so full of fun. My girl, I thought you were someone to rely on. Me, I guess, there was a shoulder to cry on. Last Christmas, I gave you my hand, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my hand, but the very next day, you gave it away. To save me from tea, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tea, I gave it to someone special. Ein Weihnachtsklassiker in etwas modernerem Gewand von Element of Crime. NDR Info ist hierher mit Albrecht Breitschuh. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass Sie nun in der richtigen Stimmung sind für 2 weitere Stunden Gruß an Bord aus der Seemannsmission Duckdalben im Hamburger Hafen. Und ich räume das Feld jetzt für meine beiden Kollegen Uke Bandixen und Birgit Langhammer. Und ich wünsche auch euch frohe Weihnachten. Ja, danke, Albrecht, dir auch. Vielen Dank. Wir hören uns gleich weiter aus dem Duktal. Freuen wir uns. Es ist Weihnachten und wir schicken hinaus einen Gruß an Bord und einen Gruß an alle, die uns jetzt zuhören an diesem Weihnachtsabend. Mitten aus dem Hamburger Hafen grüßen Oke Bandixen und Birgit Langhammer. Hier ist Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk. Seit über 70 Jahren schon auf Sendung und jedes Jahr wieder neu. Viele Gäste, viele Geschichten zu Weihnachten und die Hauptsache, Ihre Grüße. Und natürlich haben wir auch Musik mitgebracht und die kommt heute von Fjarill. Musik von Fiorillo heute Abend. Ja, und wir wollen heute ja vor allem grüßen und den Blick auf die Seefahrt richten. Und ich darf beginnen mit einer der jüngsten Kapitäninnen Deutschlands, nämlich mit Irene Rübke. Moin. Moin, hallo. Das heißt, Sie haben dieses Jahr Ihr Patent gemacht. Was ist das für ein Abschluss? Ich habe Nautik studiert und einen Nautikabschluss gemacht. Und dann muss man noch Zeit auf See verbringen und sammeln, um dann das Kapitänspatent zu erhalten. Jetzt waren Sie ja dieses Jahr dann auch schon gleich unterwegs. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt Menschen befördert oder Reis und Mehl an Bord hat? Ich denke mal ja. Ich habe bislang aber noch keine Menschen befördert. Deshalb kann ich es nicht direkt vergleichen. Sie sind ja auch im Verband der Frauen zur See engagiert. Und vielleicht können Sie uns da auch noch mal erklären, warum braucht es solche Verbindungen oder was ist hilfreich auch an Vernetzungen auf See? Wir sind ein kleiner Seefrauenverband und wir finden es sehr wichtig, gegenseitig Wissen und Informationen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich Tipps zu geben für an Bord, für Stellen, für Bewerbungen, für das Bordleben. Weil es eben einfach noch nicht so viele Frauen auf See gibt, finden wir, dass Sichtbarkeit sehr wichtig ist. Frau Rübke, Sie eröffnen heute mit Ihren Grüßen. Genau. Ich habe einige Grüße mitgebracht, natürlich erstmal für alle unsere Verbandsmitglieder und alle Seefahrerinnen, die unterwegs sind. Besonders an Simone, die ist auf der Maersk Norfolk und unterwegs mit 23 Mann Besatzung im östlichen Mittelmeer. Patricia ist zurzeit auf dem Autofrachter Patara und pendelt mit Autos zwischen Leer und Sonnenschande. Miriam ist Lotsin und auf dem UK unterwegs. Und Jutta, Lisa und Linda sind in der deutschen Bucht auf dem Lotsenschiff im Einsatz. Außerdem wünsche ich allen Besatzungsmitgliedern der BAT-Schiffe frohe Weihnachten, denn ich bin auf der Maike selber gefahren bis vor kurzem. Und mein Elsfeter Studienkollegen natürlich auch. Arne ist mit der OHL Force mit Windkraftanlagen auf dem Weg nach Taiwan. Felix fährt auf Golf mit Passagieren an der amerikanischen Westküste. Und Freya ist auf einem Produktentanker irgendwo zwischen dem Nordatlantik und Europa. Sind da jetzt noch welche übrig für heute Abend? Vielen, vielen Dank, Frau Rübke, für Ihre Grüße. Uns haben ganz viele Grüße auch per Mail erreicht und das sind echt nochmal was und Batzen hier. Ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir legen gleich mal los. Imke Burmann und ihre Kinder grüßen Michael Burmann, der ist nämlich Safety Officer auf der AIDA. Cosma, lieber Papa, lieber Schatz, wir wünschen dir und deinen Kollegen frohe Weihnachten. Gerne würden wir jetzt mit dir zusammen bei uns zu Hause im Leer unterm Baum sitzen und unsere Geschenke mit dir ausprobieren, aber das machen wir dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Habt alle viel Spaß bei der Weihnachtsgala und genießt die Sonnenstrahlen auf den Kanaren. Wir freuen uns schon auf den März und denken an dich. Wir lieben dich, deine Lena, die ist 8, dein Malte, der ist 6 und deine Imke. Und Familie Dunke aus Heißendorf grüßt ihre Tochter Annalena, die als Rezeptionistin auf der AIDA Cosma über Weihnachten auf See ist. Liebe Annalena, von Mama und Papa zu Hause ein schönes Weihnachtsfest. Und jetzt möchte ich Jörn Hille zu uns bitten. Ja. Das ist quasi die Umbaupe, das offene Theater. Wir bauen mittendrin um vom Duckt Alben. Hallo Jörn nochmal, grüß dich. Wir dürfen ja wieder in diesem Jahr zu Gast sein hier als NDR, als NDR Info. Und das freut uns total hier, wo sich die Menschen zu Hause fühlen, die zur See fahren. Weihnachten im Duckt Alben, ich weiß, das ist immer was ganz Besonderes. Wie sieht so ein Weihnachtsabend bei euch eigentlich aus? Naja, wir beginnen den Tag damit, dass wir im Hafen erstmal ordentlich Geschenke verteilen an alle Schiffe, die zu dem Zeitpunkt im Hamburger Hafen sind. Dann bedenken wir die ganzen Wachleute an den Terminaleingängen, die sind übrigens auch immer ziemlich alleine. Und dann fangen wir an hier um 18 Uhr mit einem Weihnachtsgottesdienst. Dann kommt irgendwann Santa Claus und verteilt nochmal Geschenke an all die Seeleute, die hier sind. Und hinterher gibt es noch was Nettes zu essen. Und dann bleiben wir ein bisschen länger auf als sonst, weil natürlich zu Weihnachten bei allen die emotionale Gemengelage eher etwas schwierig ist und das Heimweh und das Gefühl, alleine und fern der Heimat zu sein, natürlich etwas stärker ist als an anderen Tagen. Diese anderen Tage, von denen du sprachst, das muss man sich ja klar machen. Der Duktalm ist ja offen, viele Tage im Jahr. Mit wie vielen Menschen habt ihr Kontakt über den Daumen gepeilt, über das Jahr? Wir haben jeden Tag im Jahr auf, es sei denn, wir haben einen Betriebsausflug. Das ist der eine Tag im Jahr, wo wir dann geschlossen sind. Wir hatten im letzten Jahr 32.000 Besucher hier und wir haben etwa 30.000 Seeleute an Bord gesprochen. Das ist eine unglaubliche Zahl, finde ich. Und jetzt kommen wir auch noch und das ist wunderbar, dass wir hier sein können. Das wollte ich vorher nochmal gesagt haben. Die Welt ist nicht unbedingt friedlicher geworden. Hier aber im Duktalm, das merkt man oben in dem Andachtsraum, da kriegt ihr eine Stimmung hin, wo Menschen auch mal fallen lassen können, wo sie mal ganz bei sich bleiben können. Wie schafft ihr diese Stimmung? Ein Teil bringen die Seeleute selber mit, dadurch, dass die meisten Seeleute relativ tolerant sind. Wenn man an Bord zusammenlebt aus aller Herren Länder, dann wird man zwangsläufig mit der Zeit tolerant oder man sucht sich was anderes. Und das andere ist, dass wir uns selber gesagt haben, wir sind zwar eine christliche Einrichtung und wir stellen aber unsere Dienste allen Seeleuten zur Verfügung. Und das wollen wir auch ein bisschen im Bereich spirituelles Leben machen. Und wir können guten Gewissens einen Ort der Andacht, des Einkehrens und des Gebetes für jeden zur Verfügung stellen. Und das wissen die meisten Seeleute zu schätzen. Und dann haben wir noch so einen Globus in der Mitte stehen, der ist so für die schwierigen Momente, wenn es irgendwo einen Tsunami gab oder einen Taifun oder ähnliches, wo man dann ein Kerzchen anzünden kann und der seinen gedenken. Vielen Dank. Wir dürfen ja heute hier im Club bleiben zu Gast sein. Es ist festlich gedeckt. Wir haben Kerzen entzündet, aber es geht hier ja der ganz normale Betrieb auch weiter. Das heißt, im Moment gehen hier auch Seeleute aus aller Welt ein und aus. Und neben mir steht Ajay Beliesa. Hi, Ajay. Good to see you. Where do you come from? I come from Philippines. Hello, everyone. I'm nervous to be around you. You don't have to be nervous. They have cookies. They don't eat you. We're glad to see you. So what's your ship right now? My ship name right now is the Damietta Express. And where do you go? We just arrived here today at 10 o'clock in the morning time. I just check on the Instagram of this Dr. Ben. We don't know that they have a party here right now. I don't know. I've been here for not much, but I came here always. Our ship is on the port. I want to go always here in Dakdalben to relax, you know, because here is the people is good, the accommodation is good. And this is the best seaman's club I've been. Also einmal kurz zusammengefasst, Ajay ist erst heute Vormittag um 10 Uhr angekommen und er kommt gern in den Dubdalm. Er hat gesagt, das ist die beste Seemannsmission, die er kennt und er kommt oft her. Es ist nicht sein erster Besuch. Ajay, you told me you once spent Christmas over here? Yes, I spent Christmas over here, I think 4 years ago and it was very nice. Yes, we are singing there the Christmas song and we are eating together. And the people is very nice here. So thank you very much for always for taking care of us when we are here. Also auch noch mal kurz zusammengefasst, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren hat er auch mal Weihnachten, den Weihnachtsabend hier verbracht und sagt, das war eine sehr schöne Stimmung mit Essen und sie haben Christmas-Songs gesungen. Maybe one last question, Ajay, because you told me at the Philippines, they do a very, very, very long Christmas time. Yes, on September we start preparing our Christmas decoration until December and New Year, like that. So the Christmas there is very long and and what's your tradition? Do you have cookies as well? No, it's cookies is not much in our country, but this food we call biko, like that. It's Filipino food, maybe you don't know, but it's nice. It's sweet to cook in a Christmas like that. So maybe you can tell us how long will you stay, so this Christmas you will spend on board? I will spend on board on Christmas because after we are staying here 5 days and we go Antwerp and Southampton and Christmas we are on the sea. We need greetings to people all over the world. Ajay, who wants you to greet on Christmas, especially on Christmas? My wife and my son and everyone around the world and especially you. Thank you. Ja, und ich will natürlich auch dich gerne mal fragen, wen möchtest du heute Abend wissen? so wie der Kollege das eben gesagt hat, gibt es viele Seeleute, die über viele Jahre hinweg nicht zu Hause sind zu Weihnachten. Und deswegen möchte ich, glaube ich, all diejenigen grüßen, die viele Jahre nicht zu Hause bei ihrer Familie waren und hoffe, dass sie nächstes Jahr es schaffen werden. Herzlichen Dank. Marcel, vielen Dank. Jan Hille. Thank you. Das geht viral. Ich weiß nicht, ob Sie seinen Freund gesehen haben, aber er hat die ganze Zeit mitgefilmt. Ich freue mich sehr, unser nächster Gast, Peter Tschentscher, auch kein Unbekannter bei Gruß an Bord, erster Bürgermeister von Hamburg. Schön, dass Sie auch dieses Jahr Zeit für uns gefunden haben. Ja, unbedingt. Das hat ja schon Tradition. Am Ende des Jahres ist ja immer auch ein bisschen Zeit, um Fazit zu ziehen, um zu gucken. Und wir sind jetzt mitten im Hamburger Hafen. Was wäre Ihr Fazit für 2024? Es hat sich viel getan im Hafen. Wir haben ja einige Umstrukturierungen gehabt und es gibt viele Diskussionen darüber, was im Hafen noch passieren muss. Aber es geht gut voran, ist mein Gefühl. Die Stimmung im Hafen ist ja, wenn man hier ist, auch eine ganz besondere. Man spürt ja, dass der Hafen nicht nur ein Industrieort ist und Logistik, sondern dass hier ja eine besondere Atmosphäre herrscht, weil Menschen hier arbeiten, auch zu Zeiten, an denen andere frei haben. Und deswegen ist der Rückschau auf 24 sehr bewegt. Aber wir sind sehr optimistisch, dass der Hafen eine großartige Zukunft hat. Über viele Herausforderungen, gerade auch in der Seefahrt, werden wir heute Abend vermutlich noch hören. Vielleicht ein Punkt noch mal rausgegriffen. Auch der Hamburger Hafen verändert sich und das sind nicht alle nur optimistisch, wenn man jetzt zum Beispiel auch den Einstieg sieht von MSC. Aber um ihn sicherer zu machen, werden wir uns daran in den nächsten Jahren auch gewöhnen müssen. Ja, aber das ist gerade der Punkt, den ich ihm angesprochen habe, dass das ja große Diskussionen ausgelöst hat. Ich kann aber versichern, dass was der Hamburger Hafen jetzt macht, ist ganz normal auf der Welt und alle Reedereien, gerade heute nochmal habe ich ein Interview einer großen Reederei gelesen, alle sagen, das ist die Zukunft des Hafens, die Terminals stehen allen Reedereien offen und das ist auch der Plan, den wir haben. Nun war ja auch politisch gesehen die letzten Monate wie Sie, um hier im Sprech zu bleiben, eher rau. Kehrt denn jetzt so kurz vor den Bürgerschaftswahlen und den Bundestagswahlen auch für Peter Tschentscher sowas wie eine Weihnachtsruhe ein? Gibt es da ein Zeitfenster für Sie? Ja, die Feiertage selbst und die eine Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, da wird es sehr ruhig. Das ist keine Sitzung, nur noch ein paar Traditionsveranstaltungen. Deswegen ja, freuen wir uns auch auf die nächsten Tage. Und Sie sind ja nicht das erste Mal da. Sie haben uns schon verraten, Sie feiern auch Weihnachten am liebsten zu Hause. Ganz genau. Darf ich eigentlich auch einen Gruß loswerden? Natürlich, dazu wäre ich noch gekommen. Ah, vielen Dank. Ich würde gerne die Hamburg-Express grüßen. Das Schiff von Hapag-Lloyd, das Flaggschiff von Hapag-Lloyd, das wir vor einiger Zeit getauft haben. Das ist unterwegs nach China ist und ich möchte gerne Henning Dost und seine gesamte Besatzung sehr herzlich grüßen. Schöne Weihnachtstage in Fernost. Ich weiß nicht genau, wo Sie jetzt sind, aber alles Gute aus der Heimatstadt Hamburg. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Stadt Leer hat immer Gruß an Bord sehr am Herzen gelegen. Da haben wir in diesem Jahr natürlich auch Grüße dort eingesammelt. Unser Kollege Andreas Kuhn ist extra hingefahren, hat sich viel Zeit genommen, mit Menschen gesprochen. Und jetzt kommen die ersten Grüße, die uns Andreas eingesammelt hat. Ich bin Mike Filmich und ich würde gerne die Hanseatic Nature grüßen. Das war mein letztes Schiff, wo ich drauf war und die fahren gerade in der Antarktis. Und ja, Grüße gehen raus an alle, die an Bord sind. Ja, ich bin Julius Burkjes. Ich würde auch gerne mein letztes Schiff grüßen, das war die Acker. Wenngleich der auch in der Ostsee unterwegs ist, grüße ich da trotzdem alle, die gerade in diesen Tagen unterwegs sind. Ich bin Barbara Boltron und ich möchte unseren lieben Kollegen Majid grüßen, der nun bei TUI unterwegs ist als nautischer Offizier. Ja, das waren die Grüße aus Leer und da hängen wir noch gleich einen dran, der uns per Mail erreicht hat und zwar von der Familie Balduf. Die grüßt Alexander auf der Al-Subara. Lieber Alexander, auch in diesem Jahr kannst du leider nicht bei uns sein. Nichtsdestotrotz bist du in unseren Gedanken und in unseren Herzen und damit mitten unter uns. Wir sind sehr stolz auf dich und schicken dir liebe Weihnachtsgrüße auf die Al-Subara. Dir und der ganzen Crew wünschen wir von Herzen ein paar besinnliche Stunden. Wir sehen uns im neuen Jahr. Alles Liebe, Mama, Papa und Julia. Und jetzt kommen wir zum, ja vielleicht ja auch irgendwann Nachwuchs auf See, auf jeden Fall zum Klassenzimmer untersegeln. Vielleicht wird da schon die allererste Begeisterung geweckt auch für die Seefahrt. Yvonne Heimbüschel ist bei uns. Moin erstmal. Moin. Und Sie haben zweimal schon ehrenamtlich dieses Projekt begleitet. Also das heißt, Sie bringen damit ja junge Menschen an Bord. Was genau steckt dahinter? Der Name sagt ja schon im Grunde, Klassenzimmer unter Segeln. Also es sind Jugendliche, vornehmlich in Jahrgang 10, die eben 6,5 Monate auf See verbringen. Wir starten im Oktober, überqueren den Atlantik einmal und folgen ein wenig eben der Route Humboldts oder auch anderen Entdecker. Und die Kinder und Jugendlichen erhalten Unterricht während dieser Zeit an Bord und verbinden im Grunde genommen ganzheitliches Lernen an Bord, Lernen an Land. Und dann geht es eben wieder irgendwann über den Nordatlantik zurück und man landet dann ja so im April dann eben wieder in Kiel. Und wenn es heißt Klassenzimmer, dann heißt es auch, man nimmt immer den Klassenverband mit oder sind das ganz unterschiedlich zusammengewürfelte Gruppen? Es sind Kinder und Jugendliche aus deutschsprachigen Ländern und bewerben kann man sich dann eben bei der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Die leitet das Projekt, da sitzt sozusagen das Herzstück, die pädagogische Leitung, Ruth Merck, fährt dann eben auch als Schiffsführung mit. An Bord ist dann eben ein buntes Gemenge von Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und wir haben Eltern bei uns, die gerade ihren Sohn auf so einem Schiff haben. Frau Lemberg-Marcinak, richtig? Lemberg-Marcinak, ja, hallo. Und Ihr Sohn, Pius, ist gerade unterwegs. Wissen Sie wo? Der ist jetzt gerade in der Karibik, der ist jetzt kurz vor Barbados, kommt da jetzt gerade langsam an. Und ja, als Elternteil ist das eine ganz tolle Sache. Klassenzimmer unter Segeln, sag ich mal, wenn die Kinder den Wunsch hegen, sag ich mal, daran, ja, Feuer und Flamme irgendwie werden für dieses Projekt, sag ich mal. Unsere Tochter ist halt auch schon mitgefahren und wir wurden damals aufmerksam über die Kika-Dokumentation. Ja, also es war schon gleich, dass die Kinder, ja, wie das halt ist als Elternteil, man möchte den Kindern ja Flügel geben. Ja, und ich sehe das ganze Projekt halt einfach für die Kinder als Schatz fürs Leben. Also es ist wirklich das, was sie an, sag ich mal, nachher fürs Leben mitnehmen können. Das ist wirklich Wahnsinn. Dieses Projekt ist großartig, also ganz, ganz toll. Jetzt sehe ich bei Ihnen, Frau Lindberg-Marzignac, wirklich strahlende Augen. Ich hatte erwartet, Sie haben die Taschentücher mitgebracht, weil Ihr Sohn fehlt an Weihnachten. Nein, überhaupt nicht. Also es ist so, ich habe so ein Vertrauen in das Projekt und das ist wirklich, das, wie gesagt, ich weiß ja nun jetzt schon von meiner Tochter, die nun einmal auf diese Reise mitgemacht hat, das, was die wirklich mitnehmen an Gruppendynamik, an, sag ich mal, Erfahrungen, das Element Wasser, überhaupt das Leben an Bord und halt eben auch das absolute Vertrauen in diese pädagogische Arbeit, die da auch einfach hintersteckt. Also es ist ja nicht nur einfach eine Reise, sondern da passiert unheimlich viel von Navigation, was sie nicht alles lernen. Also das ist wirklich mit vielen tiefen, tollen Erlebnissen. Und Lilly kann es, glaube ich, auch selber erzählen. Lilly, nein? Was war es für eine Erfahrung? Also ich glaube, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, deine Mutter wäre am liebsten selber mitgefahren. Wie war es für dich? Ich kann gut verstehen, dass sie gerne mitgefahren wäre, weil es ist einfach eine einmalige Chance, die man da kriegt. Und ich merke auch selber, dass dieses Jahr oder halbe Jahr mir selber sehr viel gebracht hat. Allein als ich dann zurück in die Schule gekommen bin, das war wie eine Zeitreise eigentlich. Ich habe mich selber sehr weit weiterentwickelt. Und die Zeit hier ist eigentlich stehen geblieben. Also so, ich wusste, hier ist alles gut, aber selber habe ich ganz viel erleben dürfen. Was ist so die Herausforderung gewesen, seekrank zu werden oder sich eine Kajüte zu teilen? Gibt es irgendwas, wo es doch ein bisschen geknarzt hat? Naja, hier und da gibt es natürlich schon so Punkte, aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass alle, die da an Bord sind, unfassbar viel Spaß haben und unfassbar gerne an diesem Projekt teilnehmen, sind das nur Kleinigkeiten, die eigentlich nicht signifikant sind. Also es macht wirklich unfassbar viel Spaß und jede noch so Kleinigkeit, die da ansteht, die nimmt man einfach mit und das ist schon schön. Und du glaubst also auch, dass dein Bruder jetzt über Weihnachten das gut hinbekommt? Oh, ich hoffe das. Ich weiß es auch. Ich weiß ja, wie das bei uns war und es ist schon eine Besonderheit. Also auch im Vergleich zu hier zu Hause ist es besonders, weil auch wenn es nur ein kleines Schiff ist oder ein Schiff ist, sieht man sich dann doch im Bordalltag relativ wenig. Also es ist so, dass durch den Wachbetrieb jeder hat was zu tun. Wir haben ja auch noch Schule, wir sind ja Schüler. Man sieht sich einfach nicht als Gruppe so oft und es war schon schön, dass wir uns dann alle zusammengesetzt haben. Wir haben das ganze Schiff dekoriert. Wir haben ein Weihnachtsessen veranstaltet, das wir tagelang vorher zubereitet haben. Und das war schon eine große Besonderheit und deswegen weiß ich, ob das sehr schön sein wird, auch für ihn. Jetzt will ich auch mit. Helena Martiniak, ich frage mal den Vater nochmal, was haben Sie denn Pius mitgegeben? Haben Sie ihm Geschenke mitgegeben oder haben Sie gesagt, na, das wird schon laufen? Das wäre eine ganz schön lange Zeit, finde ich. Ja, aber es ist so, dass es nichts gibt, was man mitgeben kann. Die sind soweit, erleben das dort, werden gut betreut durch das Projekt. Und Seefahrt an sich, ich sag mal, aus dem Schiff, das ist, also aus meiner Kindheit ist das noch so, da stellt man sich natürlich gewisse Dinge vor, die da erfüllt werden. Abenteuerlust, Abenteuer, die Seefahrt mit Wind, mit Wellen, Atlantik. Wir sind jetzt, glaube ich, 24 Tage auf See ohne Land zu sehen. Essen kochen, Essen wird schlecht. All diese Dinge, das bildet aus. Und ich glaube, da braucht man nichts mitgeben. Die kommen mit einem Rucksack voller Erfahrung zurück. Da bin ich schon überzeugt. Und jetzt haben Sie sicher noch Grüße mitgebracht. Natürlich grüßen wir hier aus Hamburg die erstmal alle Seeleute, die fernab der Heimat sind und fernab der Familien sind. Und speziell natürlich die Thor Heyerdahl, die sich jetzt in der Karibik rumtreibt mit der ganzen Mannschaft. Und unseren Sohn natürlich, Pius Maximilian. Ja, eigentlich möchte ich natürlich meinen Bruder grüßen, aber auch die ganze Mannschaft, alle Schüler, die Lehrer, den Stamm. Und insbesondere auch nochmal Ruth und Detlef, die das eigentlich möglich gemacht haben und das ganze Projekt inklusive der Thor Heyerdahl, dass sie alles aus dem Boden gestampft haben. Wollen Sie noch oder sind wir? Das ist alles. Okay. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und Frau Heimbüchel, Sie dürfen natürlich auch noch grüßen. Das mache ich sehr gerne, da das Projekt eben stark von Ehrenamtlichkeit unterstützt wird, möchte ich alle ehrenamtlichen Seemenschen grüßen auf allen Traditionsseglern dieser Welt. Vielen Dank. Ja, und Schulunterricht auf hoher See, das scheint auch in Mode zu sein. Es gibt mehrere Schiffe, die gerade unterwegs sind. Die Hermann-Tietz-Schule auf Spiekeroog organisiert solche Turns auch. Und deren Schüler und Schülerinnen sind derzeit auf der Golden Löw in der Karibik unterwegs. Und da haben jetzt hoffentlich alle auch ihre Ohren am Radio, denn die Eltern haben sich bei ihrem Gruß an ihren Musikunterricht erinnert. Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern und die ihnen Grüße raussenden, da bin ich genau richtig hier. Ich bin nämlich weitergegangen zum nächsten Tisch zu Tim und Ursula Strate. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Sie wollen ja Ihren Sohn Johannes grüßen und der ist auch auf einem Schiff, das ist nicht die Thor Heyerdahl. Auf welchem Schiff ist er? Nee, auf der Regina Maris und die sind gerade gestern gestartet mit der Atlantiküberquerung und hoffentlich, wenn sie es in 3 Wochen schaffen, dann wollen sie Weihnachten auf Martinique verbringen und feiern. Und von welchen Temperaturen geht man dann da unten auch auf Martinique? Haben Sie da eine Ahnung? Ja, sicherlich um die 30 Grad. Es wird schön warm werden. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen, ne? Aber das ist natürlich die Besonderheit dabei. Ist es Ihnen schwer gefallen, Ihren Sohn so auch ja, in dem Alter loszuschicken als Schüler? Wie ist das? Wir haben gerade eben ganz ermutigende Töne gehört. Ich weiß gar nicht, ob mir das so leicht gefallen wäre als Vater. Ja, uns geht das genauso. Unsere Tochter hat diese Reise schon vor 2 Jahren gemacht und alle unsere Freunde sagen immer, ihr habt das doch schon einmal mitgemacht. Aber irgendwie ist es so, wenn man jetzt um all die Widrigkeiten weiß, fällt es einem fast schwerer, das zweite Kind nochmal loszuschicken. Und ich glaube, dass für uns Eltern und auch für die Kinder, aber insbesondere für uns Eltern ist die größte Herausforderung, dass die Kinder ja ihr Handy abgeben und wir also gar keinen Kontakt haben und ich mal eben fragen können, sag mal, wie geht es dir? Bist du seekrank? Und wir jetzt alle 5 Wochen, also vor einer Woche, haben wir nach 500 Handy ausgehändigt bekommen und wir konnten da mal für eine Stunde mit ihm reden. Und gefühlt wartet man so auf die Brieftaube oder die Flaschenpost, die aber nicht kommt. Aber es werden durchaus auch Briefe geschrieben und das finde ich eigentlich auch ganz schön an dem Projekt, dass die Kinder jetzt sich hinsetzen mit dem Briefblock und wir jetzt gerade einen 5 Seiten langen Brief bekommen haben, so richtig, wie man sich das noch vorstellt, mit Füller und Briefpapier. Das ist auch ganz herrlich. Dann haben Sie diese erst, ja wirklich, das ist wirklich ein Applaus, das ist schon ganz toll. Jetzt wird es Zeit für Ihre Grüße. Sie haben sich, ich sehe nämlich schon den großen Zettel hier, weil Sie haben sich ganz toll was aufgeschrieben. Das ist ja, manchmal hat man sich das zum Sortieren ja mitgebracht. Ja, wir wollen es ein bisschen einfacher gestalten, weil neben uns noch ein Ehepaar sitzt, die wir wollen gemeinsam. Ah, dann komme ich nochmal zu Ihnen. Dann komme ich doch nochmal zu Ihnen rüber. Ich gehe nochmal um den Tisch, und meine Brille brauche ich. Mein Stift lasse ich bei Ihnen zu treuen Händen. Das wusste ich ja eigentlich auch schon. Hallo, ich grüße Sie, Frau Schleiß. Wir sind die Großeltern von Sophia Witte und sie ist auf dem gleichen Schiff wie Johannes. Und kriegen Sie auch Briefe? Wir haben gerade kürzlich eine wunderschöne Postkarte aus Marokko bekommen mit ganz vielen Kamelen, die da drüber ritten. Und ich denke, unsere Tochter hat Briefe bekommen. Sophia kommt aus der Schweiz und unsere Tochter ist auch noch in der Schweiz und wir sind in Hamburg. Oh, dann haben Sie ja toll da auch sozusagen dann dieses Element von der Küste, aus dem Hafen, aus einer Hafenstadt so implementiert. Ja. Ist das jetzt nicht Ihre Absicht gewesen, aber das ist jetzt so gekommen. Ist eigentlich ganz schön, oder? Es ist wunderschön und also Angst um diese junge Dame haben wir wirklich nicht, aber wir freuen uns riesig, wenn sie heil zurückkommt. Sie ist sehr abenteuerlustig. Sie haben sich das jetzt so gesagt, dass Sie die Grüße zusammen vorlesen. Ja. Das ist jetzt natürlich eine ganz logistische Frage. Brauchen wir Birgit und das zweite Mikrofon? Ich glaube ja. Sie kommt schon. Grüße gehen an Sophia Witte von Oma und Opa Hamburg, auch im Namen von Mama und Julia. Und Johannes Strate von seinem Papa und von seiner Mama. Die sind unterwegs auf dem Segelschulschiff Regina Mare und zurzeit gerade wahrscheinlich ankommt in der Karibik oder eventuell noch auf dem Atlantik unterwegs. Liebe Sophia und lieber Johannes, wir wünschen euch und der gesamten Besatzung auf den beiden Ocean College Schiffen ein fröhliches Weihnachtsfest an Bord. Auch wenn wir nicht zusammen feiern können, in unseren Herzen und Gedanken seid ihr bei uns. Wir sind dankbar dafür, dass ihr dieses Abenteuer erleben dürft und sehr stolz darauf, dass ihr das gewagt habt. Und reisen mit Freude und ein wenig Neid dank eures Blogs mit euch mit. Wir freuen uns schon jetzt auf unser Wiedersehen im April und auf all eure schönen Geschichten im Gepäck. Fühlt euch ganz fest umarmt und feiert schön. Herzlichen Dank. Großartig. Kilometer av vattendjup och allt som ingen vet något om. Das Leben in den Häfen, das Leben an Bord, die Arbeit der Leute auf See, darüber berichten wir auch immer wieder auf NDR Info. Natürlich machen wir da norddeutsche Berichterstattung oder auch Wirtschaftsberichterstattung. Aber in diesem Jahr haben wir das nochmal eine Schippe draufgepackt. Bei mir ist Adrian Feuerbacher, der Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks und der Programmchef von NDR Info. Hallo Adrian. Alles schönen guten Abend. Okay. Wir haben in diesem Jahr noch ein bisschen mehr darauf geachtet, dass wir auch genau davon erzählen, von der harten Arbeit, von der auch entbehrungsreichen Arbeit, von den Wirtschaftszusammenhängen, die eben immer mit der Seefahrt zu tun haben. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben den Gedanken von Gruß an Bord, auch ein Bewusstsein wachzuhalten für die Bedeutung, für die Relevanz von Seefahrt, sei es wirtschaftlich, sei es mit Blick auf die Häfen, mit Blick auf die Reedereien, mit Blick auf die Werften, den einfach nochmal wach zu halten und mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich finde, es ist gerade an Weihnachten immer ein ganz interessantes Gedankenexperiment, einfach auf die Dinge zu schauen, die um einen herum sind. Ganz gleich, ob das Christbaumschmuck ist oder ein Christbaumständer oder vielleicht Dinge, mit denen man in der Küche an Heiligabend gerade vorwerkt und was zubereitet. Ob das Geschenke sind, Turnschuhe, Smartphone. Und ich finde, es ist ganz interessant, sich zu fragen, was davon wäre hier, wenn es nicht Seeleute gäbe, die das auf Containerriesen über die Weltmeere brächten. Unter anderem hierher, da wo wir jetzt gerade senden, in den Hamburger Hafen. Was davon wäre hier, wenn es nicht Menschen gäbe, die sich um die Frachter kümmern würden, um die Maschinen, die warten? Was wäre hier, wenn es nicht die Menschen in den Häfen gäbe, die Container aufladen auf die Schiffe und wieder abladen? Und es wäre sehr, sehr wenig. Es gibt ja dieses schöne Schlagwort, no shipping, no shopping. Und ich fürchte, da ist sehr viel Wahres dran. Und das machen wir uns vielleicht nicht zu jeder Zeit klar, wie sehr, nicht nur die Weltwirtschaft, das klingt ja so abstrakt, sondern wirklich wir alle mit den Dingen, die wir um uns herum haben, die wir auch zum Teil sehr dringend brauchen, im Leben, wie sehr wir abhängig sind von der Seefahrt, wie sehr wir darauf vertrauen können, aber auch darauf vertrauen müssen, dass das alles gut funktioniert. Und vielleicht hat sich Gruß an Bord in diesem Jahr nicht nur an Heiligabend, sondern schon in den Tagen davor besonders große Mühe gegeben, daran alle Hörerinnen und Hörer von NDR zu erinnern. Man merkt eben auch, dass es dann eben etwas ist, was wirklich, wie du schon sagtest, nicht nur auf den Schiffen spielt, sondern eben auch in den Häfen und in den Werftstandorten in Norddeutschland. Warum gerät das einer Gesellschaft aus dem Blick? Was würdest du sagen? Ja, ich weiß nicht, ob es der Gesellschaft aus dem Blick gerät. Ich glaube, gerade viele Norddeutsche hier gerät nicht aus dem Blick. Aber ich glaube, es ist gut und wichtig, an diese Vielfalt zu erinnern, die jetzt ja gerade die Sendung heute Abend auch ausstrahlt, von Besatzungen auf Kreuzfahrtschiffen bis hin zur Besatzung auf Frachtschiffen. Denken wir an die vielen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten auf Schiffen der Marine. Und an die vielen, vielen, vielen Menschen, die so einen riesigen Hamburger Hafen 24/7 völlig, egal ob Weihnachten oder Ostern, am Laufen halten. Vielleicht geht es nicht in Vergessenheit, aber ich glaube, immer macht man sich das nicht klar. Wir haben vor einigen Wochen die Aktion gehabt, Hand in Hand in Norddeutschland. Da ging es in diesem Jahr darum, dass wir Geld gesammelt haben im Norddeutschen Rundfunk, um Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen. Man merkt es übers Jahr dann auch, und vielfach werden, wie auch angesprochen, Birgit und Ufer oder die Redaktion, Menschen docken auch bei Gruß an Bord an, weil sie sich dann ja nicht mehr alleine fühlen womöglich. Vielleicht haben sie auch einen Seefahrtshintergrund. Was hat dich bei dieser Aktion in diesem Jahr besonders beeindruckt, bei dieser Hand-in-Hand-Aktion? Das ist ein wichtiges Stichwort, Einsamkeit. Vielleicht kann man ja sagen, wenn man Radio hört, gerade so eine Sendung wie Gruß an Bord, und selbst wenn niemand um einen herum ist, dann ist man so ganz allein und ganz einsam nie. Weil ja an anderen Radiogeräten ganz viele Menschen versammelt sind, denen es vielleicht genauso geht. Und weil alle vielleicht in solchen Momenten auch mit aneinander denken. Und die Frage, was mich an den vielen Initiativen, die wir bei Hand in Hand vorgestellt haben, besonders beeindruckt, das ist eine schwierige Frage, weil da könnte man jetzt sehr, sehr, sehr lange erzählen. Ich mache es mir einfach, es ist naheliegend, aber es ist auch so wichtig. Ich würde nochmal sehr, sehr gerne den vielen Ehrenamtlichen und vielen Beschäftigten hier der Seemannsmission, den Duckdalben, danken. Wir haben jetzt ja gerade schon in der Sendung gehört, wie immens wichtig das ist, Seeleuten, die zum Teil nur ganz wenige Tage hier überhaupt Liegezeit im Hamburger Hafen haben, wie wichtig das ist, ihm hier ein kurzes Zuhause fernab der Heimat zu bereiten, mit einer Gelegenheit, sich auszutauschen, zu lachen, was zu essen, was zu trinken, Kontakte zu anderen zu bekommen. Und das passiert ja nicht einfach so, sondern dahinter steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit hier in dem Duckdalben. Und dafür ganz herzlichen Dank. Wie möchtest du heute Abend grüßen? Ja, den Dank erstmal. Ein Applaus jetzt. So, und wen möchtest du heute Abend noch grüßen? Ja, das liegt jetzt auf der Hand. Ich grüße wirklich alle die, die auch, während wir jetzt sind, die auch am Heiligen Abend auf See sind und genau dazu mit beitragen, dass wir die vielen, vielen Dinge, die wir brauchen zum Leben, die wir uns aber auch schenken können an Weihnachten, die mit dafür Sorge tragen, dass wir die überhaupt haben und die zum Beispiel auf Containerfrachtern jetzt genau unterwegs sind, um diese Waren über die Weltmeere zu uns zu bringen oder, genauso wichtig, Dinge, die in Deutschland hergestellt wurden, in anderen Ländern. Das ist mein Gruß. Herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Grüßen, die uns erreicht haben von Ehrenamtlichen. Es schließt direkt an. Manfred Ziegenkamp aus Althütte ist ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der DGZRS und schreibt: Wir, die Gruppe der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, grüßen herzlich alle Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Insbesondere sind unsere Gedanken bei denjenigen Rettungsmännern und Frauen, die heute Abend an Bord auf ihren Stationen und in der Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Coordination Center Bremen, ihren wichtigen und unverzichtbaren Dienst tun und nicht bei ihren Familien sein können. Wir wünschen allen eine ruhige Wache, ein gesegnetes Weihnachtsfest und nach zukünftigen Einsätzen immer eine sichere Heimkehr in den Hafen. Außerdem hat uns Bernd Seiser aus Ottenau geschrieben: Gerne möchte ich unseren Kurzwellenfreund Felix Ries auf der Neumayer-Station in der Antarktis grüßen und frohe Weihnachten wünschen. Ebenso auch allen unseren Hörerclub-Mitgliedern, die sich zu Weihnachten auf hoher See befinden. Und Stefan Bolte ist selbst Kapitän und schreibt: Liebe Kollegen von der United Wind Logistics GmbH, ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Möge die Feiertagszeit euch Gesundheit, Ruhe und ein wenig Freude an Bord bringen. Frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes, neues Jahr. Und jetzt muss ich meinen Hocker wieder nehmen. Ich wollte den Hocker hier nicht währenddessen rumtragen. Sieht ja so ein bisschen dusselig aus, aber ich komme zu Ihnen herweg. Meine Damen und Herren, es ist ja gute Tradition, dass Vertreter der deutschen Marine auch bei Gruß an Bord, wenn ich begrüße Kapitän zur See Sven Beck. Hallo, grüße Sie. Hallo, guten Abend. Sie sind Kapitän zur See, sind Kommandeur und Chef des Stabes der Einsatzflottille 2 aus Wilhelmshaven. Herr Beck, es sind viele Männer und Frauen auch in diesem Jahr auf See an Weihnachten oder gerade zurückgekehrt, rechtzeitig zu Weihnachten. Sie haben erzählt, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dann ist die Frankfurt zurückgekommen nach Wilhelmshaven. Ja, tatsächlich ist der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main vor einigen Tagen zurückgekehrt. Nach einer 7-monatigen Seefahrt mit einer Distanz, die sie zurückgelegt hat, von 43.000 Seemeilen, einmal um die Welt gefahren. Und diese Kameradinnen und Kameraden haben das Glück, tatsächlich das Weihnachtsfest mit ihren Lieben zu Hause zu feiern, weil sie rechtzeitig zurückgekehrt sind. Aber es sind auch viele Menschen auf See, aber auch im Einsatz vor allem. Von wie vielen Menschen sprechen wir da ungefähr im Moment? Tatsächlich sind es in diesem Jahr 250 Soldatinnen und Soldaten der deutschen Marine, die unter anderem auf zwei Schiffen unterwegs sind. Einmal in der Ägäis, eine NATO-Unterstützungsmission, auf dem Forschungsschiff Planet, um dort ein Lagebild über Flüchtlingsströme aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite die Fregatte Baden-Württemberg, die im östlichen Mittelmeer im Rahmen einer UN-Mission dort vor der Küste des Libanon und Israels Wache fährt und auf Patrouille ist. Sie wissen ja auch aus den letzten Jahren, und ich weiß das aus vielen Gesprächen auch immer, dass sich die deutsche Marine und die Bundeswehr insgesamt ja viel Mühe gibt, nicht nur jetzt für die Soldatinnen und Soldaten an Bord zu sorgen, sondern auch sich um die Familien hier kümmert. Wie machen Sie das? Ja, wir haben tatsächlich aufgebaut Familienbetreuungszentren in den jeweiligen Stützpunkten. Dort gibt es Informationen für Familien von Bord, von den Schiffen, aber natürlich auch die Kommandanten selber, die Schiffsführung, die jeweiligen informieren auch gerne mal die Familien, um die Familien, die Lieben zu Hause, darüber zu informieren, was ist der Sachstand, weil wir ja durchaus doch auch Operationen durchführen, die jetzt nicht für jedermann, wo wir darüber nicht informieren müssen und können, aus Sicherheitsgründen selbstverständlich. Dazu werden auch die Besatzungsangehörigen selbstverständlich auch, kennt das Gesetz, Nichtsdestotrotz hat natürlich auch durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die es heutzutage gibt, auch schon Einzug gehalten, dass natürlich Besatzungsangehörige mit ihren Lieben zu Hause telefonieren können oder auch sogar Nachrichten austauschen können. Herr Beck, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man im Einsatz ist, also wenn man dann eben nicht zu Hause ist und auf dem Schiff. Da waren früher die Kommunikationsmöglichkeiten deutlich anders als heute, oder? Ja, tatsächlich erinnere ich mich an meine erste Seefahrt und Norddeich Radio gab es dann zu den Festtagen und dort konnten wir auch dementsprechend Grüße empfangen. Oft während des reinen Schiffs ist das abgespielt worden, also wenn das Schiff nochmal gesäubert worden ist. Und wenn ich auf den Weihnachtstag an sich nochmal zu sprechen kommen darf, dann hatten wir dort ein besonderes Essen an Bord serviert, sind zusammengekommen, Dienstgrad unabhängig, einfach in der Gemeinschaft, in der Kameradschaft. Und obwohl man alleine ist und von seinen Lieben zu Hause entfernt ist, ist das Gefühl der Gemeinschaft, der Kameradschaft dann an Bord, das gibt einem schon ein wohliges Gefühl und ein tolles Gefühl dieses Zusammenhalts. Und von daher lässt sich dann auch, ich sage mal, so ein besonderer Moment wie dieser Weihnachtsabend in der Gemeinschaft, in der Kameradschaft an Bord in See überstehen. Herr Beck, wen möchten Sie heute grüßen? Ich möchte natürlich unsere Kameradinnen und Kameraden, auch im Namen natürlich der Marineführung und aller Kameraden, die das Glück haben, zu Hause sein zu können, bei ihren Lieben grüßen. Ganz besonders die Besatzung des Forschungsschiffes Planet in der Ägäis und natürlich die Besatzung der Fregatte Baden-Württemberg im östlichen Mittelmeer, dass sie ein besinnliches Weihnachtsfest haben. Sie leisten Großartiges. Unser aller herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, wenn Sie wieder zurück sind. Herzlichen Dank. Passend zu dem Gespräch mit Ihnen, Herr Kommandeur Beck, jetzt unsere nächste Voicemail. Sie haben angesprochen, 250 sind im Einsatz und einer bekommt jetzt noch einen extra Gruß und sie kommt von seinem Vater, Friedhelm Hanack, der wiederum ist Hausmeister der Hochschule Emsen-Leer und sein Sohn ist bei der Marine. Ich grüße meinen Sohn, Keno Hanack, der ist im Moment auf der Baden-Württemberg, macht seinen ersten Auslandseinsatz, ist bei der Unifil Mission dabei vor Libanon, ist das erste Weihnachten nicht zu Hause. Er wird dann im April hoffentlich wieder gesund zu Hause sein. Nicht nur ich grüße ihn, seine Mutter, seine Geschwister, seine Freundin grüßen ihn natürlich auch. Und ich grüße alle Soldaten, die im Auslandseinsatz sind und mögen sie alle gesund wiederkommen. Christian Schneider aus Mörs am Niederrhein sendet auch einen Gruß. Als Eisenbahner hatte er eine besondere Beziehung zu den Schiffen der Fährlinie Puttgarden-Rødby. Diese wurden, ja, viele werden es sicher auch wissen, jahrelang betrieben von der dänischen und deutschen Bahn. Und als Kollege hat er eben immer eine große Wertschätzung und eine Sympathie und eine Verbundenheit dazu gehabt. Und heute gibt es diese Eisenbahner zur See an Bord des Schiffes Deutschland, das heute Nacht zwischen Rødby und Puttgarden pendelt. Grüße ich meinen Kollegen, den Schiffsmechaniker Burkhard Skibber, sowie die gesamte Besatzung. Fröhliche Weihnachten und immer eine Handbreit Wasser unserem Kiel. Jetzt begrüße ich Besuch aus Potsdam, der es bis in den Hamburger Hafen geschafft hat. Zu uns gekommen ist das Ehepaar Bas, Simone und Matthias. Wie schön, dass Sie heute Abend da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sie sind nicht nur gekommen, weil es so nett bei uns ist, sondern weil Sie wirklich einen ganz konkreten Gruß haben an Ihren Sohn. Ja, eigentlich an die ganze Besatzung, ne, der COE Anna. Die sind gerade unterwegs nach Bulgarien, nach Burgas. Wo sie Weihnachten sein werden, wissen wir noch nicht. Das werden wir bestimmt überrascht von unserem Sohn. Der wollte gerne mit diesen Grüßen seinen neuen Kollegen, er ist seit 15. Oktober erst an Bord, und wollte damit eigentlich seine Kollegen überraschen, dass an sie gedacht wird. Vielleicht haben wir einen schönen Weihnachtstitel noch, den Sie hören können. Leider kann ich nicht gut selber singen. Und das überlassen wir heute Abend, glaube ich, alle besser, Fjaril. Liegt Seefahrt bei Ihnen in der Familie oder wo hat der Sohn das? Na, ein bisschen bei mir. Ich war früher auch bei der Marine 4 Jahre, so von 84 bis 88. Und naja, da hat er vielleicht ein bisschen was abgekriegt von mir. Aber er ist jetzt in die christliche Seefahrt. Ja, und dann machen wir auch noch ein bisschen so Freizeit auf dem Traditionsflieger, auf dem Dreimal-Kaffeeschoner, der Albert Johannes, da bin ich ganz nett, den Steffen Schwarze, unseren guten Freund, grüßen, und Kapitän selbstverständlich, und seine Frau, die Isruhn, ja, und hoffen, dass wir dieses Jahr noch Silvester zusammenkommen. Wenn wir nochmal zu Ihrem Sohn zurückkommen, ist der vorbereitet, also war der Weihnachten schon mal weg, hat er ein Paket von Ihnen mitbekommen, wie erlebt er diese Stunden? Also sein erstes Mal, dass er Weihnachten nicht bei uns sein kann, der hat sich aber bewusst entschieden, Hat praktisch die Ausbildung zum Schiffsmechaniker bei Herbert Lloyd gemacht, dann das Studium zum Schiffsbetriebstechniker erfolgreich abgeschlossen und sich jetzt entschieden, zur See zu fahren, damit vielleicht ein anderer Kollege diesmal bei Herbert zu Hause sein kann. Das war sein Beweggrund. Mhm. Ja. Da haben doch auch Eltern an der Stelle ganz viel richtig gemacht. Dankeschön, dass Sie heute bei uns sind. Und direkt neben Ihnen sitzt jemand, der auch grüßen möchte, aber eine kürzere Anreise hätte. Genau, ist heute Abend gleich. Grüßen Sie. Moin, guten Abend. An wen gehen Ihre Grüße heute Abend? Auf Henrike, die fährt als nautische Wachoffizierin auf der Hamburg Express von Herbert Lloyd. Macht jetzt, hat das ihr Patent praktisch ausgefahren und ja, demnächst geht es halt weiter auch in der Schiff nach Singapur unterwegs gerade. Wird natürlich bis Ende Februar wird wahrscheinlich hier sein. So ist ja der Plan im Moment. Und im Moment sind wir auch südlich von Mauritius. Laut Marine Traffic und weil sie segelt seit Kind. Und da hat sich irgendwas ergeben, dass er auf Seefahrt wurde. Wir haben sie erzwungen, sie hat selber so gewählt und findet ihren Weg da wohl durch. Also eine große Leidenschaft für die See hören wir raus. Wie machen Sie das, Herr Luna, wenn sie zurückkommt? Also heben Sie Kekse auf oder wie sieht das aus? Sie hat eine Backmischung an Bord und backt dort selber Kekse. Die Schwester hat entsprechend einen Adventskalender vorbereitet, sodass da Zutaten dabei sind, sodass dann auf die Kuh was abfällt. Also nicht nur für sie selber. Sie kann das ganz gut, glaube ich, auch. Und von daher brauchen wir nicht aufzählen. Und alles andere haben wir schon vorher geklärt. Jetzt nur unter uns. Wir haben ja ganz viele Geschichten jetzt schon gehört von Leuten, die draußen waren an Weihnachten und die sagen, man hat da so viel zu tun, man ist da in der Gemeinschaft, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Wie schlimm ist das für Sie? Für uns ist das eigentlich nicht unnormal. Es ist jetzt zwar erst die zweite Reise, wo Weihnachten nicht zu Hause ist, aber wir wissen, dass es so ist, einfach gibt es den Job dazu. Und man kann ja auch so eine Verbindung haben. Heutzutage geht es ja auch über WhatsApp teilweise ganz gut. Also man kann gut telefonieren bei ihnen zwischendrin. Natürlich haben die auch zu tun und werden nicht unbedingt immer Zeit haben, genau bei Zeitverschiebung dann entsprechend genau dann am ITER zu sitzen. Aber vielleicht können sie es auch über einen Podcast finden. Von daher, glaube ich, kommt das schon an. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Noch einige Grüße, die ich gerne verlesen möchte, und zwar von der Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe, Universität Hamburg, der Institut für Meereskunde. Andrea Geritz schickt folgenden Gruß. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wünscht die Leitstelle aus Hamburg den Forschungsschiffen Meteor, Maria S. Merian und Sonne in Besatzung, den Wissenschaftlern an Bord sowie deren Familien an Land. Das Rostocker Forschungsschiff Maria S. Merian befindet sich zurzeit auf einer Expedition im Mittelmeer. Unser Hamburger Forschungsschiff Meteor forscht derzeit in der Amazonasregion vor Brasilien. Und das Wilhelmshavener Forschungsschiff Sonne befindet sich im australischen Hafen Fremantle, wo am ersten Weihnachtstag zu einer Expedition mit Kurs auf Neuseeland im See zu stechen. Ein frohes und gesegnetes Fest und alles Gute wünscht aus der Leitstelle Deutsches Forschungszentrum in Hamburg Franziska Satice, Dagmar, Carsten, Eleanor und Andrea. Und Ariane und Lutz Michael Lorenzen grüßen ihren Sohn Bjarne, der am Heiligen Abend auf dem Windpark-Service-Schiff Bibi Wavemaster Horizon in den Windpark Poesie und Albatros unterwegs ist. Lieber Bjarne, es ist nicht deine erste Weihnacht auf See, aber das erste Mal, wo dein Beruf dich davon abhält, Weihnachten mit uns zu verbringen. Hoffentlich hattest du einen ruhigen Tag und kannst mit deinen Kollegen den Abend in Ruhe verbringen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mama, Papa, Sinje und Benny. Denn uns so geht's, denn uns so geht's. Wunderbare Musik von Fjaril. Ich bin wieder einen Tisch weiter gerutscht und ich bin bei Runa Jörgens gelandet. Und wir haben ja schon ein paar Geschichten auch heute gehört von jungen Leuten auf See. Sie können ganz viel erzählen davon, wie es ist, wenn man heute in der Seefahrt arbeitet. Was für eine Laufbahn haben Sie gemacht? Also ich habe angefangen als Ferienfahrer, das ist ein Programm des Verband Deutscher Reeder, und habe so als Schülerin geschnuppert in die Seefahrt. Und danach habe ich tatsächlich Nautik studiert in Leer. Dann bin ich zur See gefahren. Hab dann beschlossen, nochmal Jura zu studieren. Bin währenddessen in einer Reederei gewesen. In Hamburg kann man Rechtswissenschaften in Teilzeit studieren. Habe in der Teilzeit in einer großen Hamburger Reederei an der Elbschosssee gearbeitet. Bin dann in den Arbeitgeberverband, Verband Deutsche Reeder, gewechselt. Durfte da das Ferienfahrerprogramm auch betreuen, was sehr schön war. Und schlussendlich bin ich jetzt in der Forschung gelandet, nämlich beim Deutschen Maritimen Zentrum. Was ganz wichtig ist an meiner Laufbahn, wie so viele in der Schifffahrt oder in der maritimen Branche sieht, man entscheidet sich für eine Branche. Man muss sich nicht ein Leben lang für zu Seefahren entscheiden. Das ist ein total interessantes Stichwort, finde ich, weil natürlich haben wir vielleicht auch, wenn wir nicht diese Berufe haben, ein komisches Bild davon. Wir haben natürlich eine Seefahrt, die mitten in der Digitalisierung steckt, in der Globalisierung. Das sind spannende Berufsfelder. Wie attraktiv ist es heute, einen Beruf dazu ergreifen, aus Ihrer Sicht? Sehr attraktiv. Also ich würde das jedem empfehlen, der wirklich dafür brennt, weil wir gerade in einer ganz großen Zeitenwende, heißt das, in der Politik stecken. Aber die maritime Branche ist die einzige Branche, die sich weltweit verpflichtet hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das heißt, wir können jetzt alle mitgestalten diesen Weg. Wir können mit Digitalisierung, Automatisierung die Effizienz der Schifffahrt steigern. Wir können neue Schiffe entwerfen im Schiffsbau. Und wir können im Hafen auf die Logistikströme durch Digitalisierung, Automation einfach besser steuern und steigern. Wen möchten Sie heute Abend grüßen? Alle, die auf See sind, alle, die im Hafen arbeiten, die auf den Werften arbeiten, die jetzt nicht bei ihren Familien sein können. Und to all seafarers out there, Merry Christmas and Happy New Year. Herzlichen Dank, Rona Jürgens war das. Herzlichen Dank. Unsere nächste Voicemail kommt aus Lübeck von Stammhörern, wie wir das beim Radio sagen, und zwar von jungen Stammhörern. Und sie zeigt, dass trotz vielfältiger anderer Möglichkeiten, also es fielen ja heute Abend auch schon Begriffe, wie man das anders organisieren kann, aber so ein Gruß übers Radio eben doch noch etwas ganz, ganz Besonderes ist. Moin Johann Burton Rolf, mein lieber Bruder. Jetzt ist es endlich soweit und ich habe die Ehre, dich hier übers Radio bei Gruß an Bord grüßen zu dürfen. Die letzten Jahre gehörte Gruß an Bord ja immer zu unserem festen Weihnachtsprogramm und wir wussten, dass die Zeit kommen wird, wo auch du mal Weihnachten auf dem Schiff bist. Leider habe ich dadurch jetzt auch eine Person weniger, mit der ich Heiligabend anstoßen kann. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig, aber auch das können wir zum Glück an einem schönen Abend in der Kneipe nachholen. Digga, fühl dich gedrückt. Wir denken an dich. Geschenke hast du von mir ja eh nie bekommen. So ungewohnt kann das für dich ja alles nicht sein. Ich wünsche dir auch im Namen von Niki, Jan, Nonna, Pia und Paul ein schönes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten auch an die gesamte Crew der UHL Fresh. Viele Grüße aus Lübeck, der schönsten Stadt der Welt. Dein Louis. Familie Zerbin aus Egenhausen schickt Weihnachtsgrüße an ihren Sohn, Bruder und besten Freund Sebastian Zerbin, zweiten Ingenieur an Bord des Forschungsschiffs Sonne im Indopazifik auf der Fahrt von Durban nach Perth. Haben wir heute auch schon gegrüßt. Lieber Sebastian, es ist schön, dich auf diesem Weg erreichen zu dürfen. Es ist jetzt das vierte Weihnachtsfest, an dem du auf See bist und wir in einem kleinen Kreis hier in Egenhausen allein feiern. Aber in unseren Gedanken bist du in unserer Mitte. Wir wünschen dir ein fröhliches Weihnachten, möglichst ohne Hafenaufenthalt, wenig Arbeit und keine Systemmeldungen. Mach's gut, pass gut auf dich auf, wir freuen uns auf deine Rückkehr im Januar, dann holen wir das Fest noch etwas nach. Matthias Kluge aus Wittingen grüßt seinen Sohn Felix auf der Mein Schiff 3. Lieber Felix, wir wünschen dir und allen anderen an Bord der Mein Schiff 3 von Herzen einen ruhigen heiligen Abend und ein frohes Weihnachtsfest. Wir freuen uns schon sehr auf dein Wiedersehen im März. Dein Papa Matthias, Christina, Oma Christine und Opa Heinz. Und Max Thiele, selbst Seemann, grüßt auf diesem Weg seinen guten Freund Christopher, der als zweiter Offizier auf dem Containerschiff Lina auf dem Weg von Hongkong nach Busan ist. Hab eine gute Reise und komm gesund wieder. Ich freue mich auf dich. Der Gruß gilt natürlich der gesamten Besatzung der Lina, Max. Und wir machen weiter. Wir machen weiter in einem Fall zumindest mit einem vertrauten Gesicht. Gabi Bornheim ist bei uns. Ich freue mich sehr, Vorsitzende beim Verband Deutscher Reeder. Wir kennen uns inzwischen auch schon ein bisschen. Das stimmt. Aber Sie haben neben sich einen jungen Mann setzen, nämlich Lennart Dahlke. Und wir kennen uns wiederum noch nicht. Moin. Moin. Was bringt Sie heute Abend zu uns, Herr Dahlke? Ich bin Schiffsmechaniker, Hapag-Lloyd. Also ich fahre selber noch regelmäßig auf hoher See bei den ganz großen Containerschiffen. Und ja, wir sind dann regelmäßig an Bord und bringen halt die Ware von Asien zum Beispiel nach Hamburg. Jetzt haben wir quasi mit der Jugend, mit dem Nachwuchs angefangen, Frau Bornheim. Die Frage, die sich ja auch immer stellt aus Sicht der Reeder, wir hatten es eingangs schon kurz mit Peter Tschentscher, ist so, was war das für ein Jahr, vor welchen Herausforderungen stehen wir? Das war ein ganz besonderes Jahr. Zeitenwende, der Begriff fiel hier ja auch schon, aber wir haben seit gut einem Jahr die Situation im Suezkanal und Roten Meer. die Houthi-Rebellen, die unsere Schiffe beschießen, mit großartiger, in Schüttelchen großartiger, also sehr weit entwickelter technischer Ausstattung. Die macht natürlich nicht nur den Reedereien das Leben schwer, sondern auch den Besatzungen an Bord. Wir haben unsere Schiffe seitdem umgeroutet. Wir sind sehr dankbar, dass die Marine unsere Seewege schützt. Gleichwohl haben wir uns dazu entschieden, dennoch ums afrikanische Kap rumzufahren. Das heißt, wir müssen länger fahren. Es hat trotzdem keine Krise in der Versorgung gegeben. Ich denke, auch das ist etwas, was erwähnenswert ist. Aber was auch das, glaube ich, das Besondere ist, und ich freue mich, dass wir hier mit Lennart jemanden haben, der jung dabei ist und sich von diesen Dingen nicht abschrecken lässt. Denn wir sind in der Schifffahrt ein Bestandteil oder eine Industrie, die eben auch in dem War for Talents dabei ist. Und wir brauchen junge Leute. Und wenn wir natürlich solche Nachrichten haben, ist es ganz schwierig, auch die jungen Menschen anzuziehen. Aber wir haben es auch von Runa Jörgens gehört. Schifffahrt ist einfach faszinierend. Sie haben also so viele Möglichkeiten, in jungen Jahren schon also mit enormer Technik umzugehen. Wir digitalisieren und wir dekarbonisieren. Wer also seinen Beitrag leisten will, der hat in der Schifffahrt mannigfach Möglichkeiten. Und insofern denke ich mal, ist es trotz allem, was wir in diesem Jahr sehen an geopolitischen Spannungen und was vermutlich auch noch auf uns zukommen wird, ja, die Schifffahrt tut Not und seid dabei. Und diese Aufrufe, Frau Bornheim, die kennen wir ja eben tatsächlich auch, dass wir in den letzten Jahren immer schon gesagt haben, wo ist der Nachwuchs, wo bleibt er? Und ich freue mich sehr, Lennart Dacke, vielleicht können Sie einmal noch beschreiben, trotz dieser ganzen Widrigkeiten und ja vielleicht auch ein bisschen Befürchtungen, was hat Sie dazu gebracht, was motiviert Sie? Ja, also der Job als Schiffsmechaniker ist natürlich sehr vielfältig. Man arbeitet mit den größten Maschinen, die wir weltweit haben. Man ist im ganzen Geschehen an Bord dabei. Man ist auf der Brücke, man ist im Maschinenraum, man arbeitet jeden Tag mit den Maschinen, um sie in Stand zu halten. Und man sieht natürlich auch was von der Welt. Klar, wir müssen jetzt zum Kap der Guten Hoffnung fahren, um Afrika. Aber trotzdem hat man damit ja auch die Möglichkeit, einen ganz anderen Teil der Welt nochmal zu sehen. Und das ist natürlich schon relativ interessant und macht auf jeden Fall Spaß, da zu arbeiten. Und wenn wir jetzt ganz konkret diese Krisensituation ansprechen, auch das müssen wir, auch obwohl Weihnachten ist, ja nochmal benennen. Was macht das mit Ihnen? Also an Bord kriegt man davon eigentlich zum Glück nicht so viel mit, weil die Stimmung ist eigentlich immer gut, man ist eine gute Crew, man hält zusammen und man versucht sich davon natürlich auch abzulenken an Bord, weil man hat viel zu tun und dann möchte man sich in den freien Stunden natürlich eher mit der Gesellschaft an Bord befassen und nicht mit den Negativseiten der Seefahrt. Fürchtet euch nicht, der Blick also auch da nach vorne. Offensichtlich machen das die Crews schon vor. Frau Bornheim, wen möchten Sie in diesem Jahr grüßen? Ich habe zwei Grußwünsche. Einmal Kapitän Leo Vergara, ein philippinischer Kapitän, der vor ein paar Jahren mit fünf Mannschaftskollegen gekidnappt wurde vor Nigeria. Auch das ist immer noch ein Thema, die Piraterie. Und er hat für mich eine unglaubliche Arbeit in den 3 Wochen seiner Entführung geleistet. Er hat seine Tagalog-Bibel mitgenommen und hat mit dem Entführer Bibelauslegung betrieben und hat also eine unglaubliche Stärke gezeigt. Und für mich ist er ein unglaubliches Beispiel, wenn ich mal traurig bin oder nicht weiter weiß oder verzweifelt bin. Das ist für mich jemand, an den ich gerne denke in dieser Stärke. Und dann möchte ich natürlich alle Seeleute grüßen, aber auch die Mitarbeitenden in den Reedereien, denn auch die halten natürlich zusammen und tragen auch ihren Beitrag dazu bei. Und ganz persönlich eine Kollegin von mir, die zurzeit eine Krebsbehandlung macht. Liebe Bettina, nächstes Jahr Weihnachten ist alles wieder gut. Davon bin ich fest überzeugt. Herr Dahlke. Ja, ich würde gerne alle Seeleute, die Weihnachten auf internationalen Schiffen unterwegs sind, grüßen. Natürlich meine Azubi-Kollegen, die sich Weihnachten an Bord befinden. Und die ganze Crew vom letzten Schiff, der Hamburg Express. Und ja, die würde ich gerne grüßen. Herzlichen Dank. Die nächste Grüße, die hat Birgit, die hast du selbst eingesammelt in Cuxhaven. Und das ist das Folgende. Ja, genau. Ich war beim großen Jahrestreffen von Transozean in den Hapag-Hallen und der Vorstandsvorsitzende Markus Warnke, der stellt den großen Seglerverein selber vor. Ja, der Transozean ist ein Verein für Langfahrtsegler, für Menschen, die mit kleinen Booten über große Meere fahren. Wir haben 5000 Mitglieder, 2800 Boote, die unter unserem Standard unterwegs sind. Wir befähigen und motivieren Menschen, raus ins blaue Wasser zu fahren. Wir arbeiten mit der Wissenschaft zusammen, mit der Meeresforschung. Und wir sind eine große Gemeinschaft von Seglern, die sich gerne draußen auf See trifft, aber eben auch jetzt hier in Cuxhaven. vielleicht im Winter ja auch eine bessere Zeit. Ich habe gehört, ihr macht dann auch Seminare, also ihr trefft euch auch im Winter. Das heißt, die Crew bleibt zusammen. Die Crew bleibt zusammen in Seminaren vor Ort, aber vor allem in unseren Mikroseminaren. Das sind dann so 500 bis 800 Menschen, die zu einem Thema, was für uns in der Langfahrt wichtig ist, zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und immer mit Experten, die auch wirklich wissen, worüber sie sprechen. Also das ist, was in Deutschland passiert, was hier vor Ort passiert. Und natürlich unterstützt ihr ja die Segler dann auch von hier aus. Aber noch wichtiger, wer frisch steht neben mir, sind ja auch eure Stützpunkte. Also ihr habt tatsächlich weltweit Mitglieder, die den anderen helfen. Wie stelle ich mir das vor? Das ist tatsächlich so. Es sind alles ehrenamtliche Leute, 180 an der Zahl, verstreut über die gesamte Welt. Und wir sagen zu unseren Seglern immer, es ist ein weltumspannendes Netz von Freunden. Denn Segler kriegen unterwegs große und kleine Probleme, müssen in Vanuatu zum Zahnarzt oder in Ushuaia muss ein Paket empfangen werden und so weiter. Das machen die. Ein großes Netz, eine ganz wichtige Sache für die Segler, die unterwegs sind. Das sind einige zum Grüßen. Matthias Langendorf zum Beispiel. An wen gehen deine Grüße? Ich grüße Sonja und Dirk, die gerade mit ihrer Marisol unterwegs sind in Gambia, aus dem Gambia zu fahren. Herzliche Grüße, alles Gute zu Weihnachten. Neben mir steht auch Marlene Frisch. Ich möchte heute Abend einen ganz herzlichen Gruß in den Südpazifik schicken an Susanne Huber-Körnfi aus ihrer Yacht Schneehai. Sie segelt die zweite Ausgabe der Lalongrou, der Weltumrundung über die drei großen Kaps zu Ehren von Bernhard Montessier. Liebe Nehai Susanne, ich wünsche dir einen hoffentlich ruhigen, friedlichen Weihnachtsabend auf See, guten Wind in den Segeln, erträglichen Seegang auf deinem Weg zum dritten Kap, dem Kap Horn. Ich hoffe, du hast Spekulatius und Marzipan gefunden und vielleicht auch einen guten Schub. Pass auf dich auf. Sir Winston following Seas. Und wir grüßen auch noch einen Stützpunkt, Bettis. Mit großem Vergnügen. Also, zwei Lieblingsstützpunkte, einer ganz im Norden, auf den Orkney-Inseln. Das sind Sue und Ellie, die sind 15 Jahre um die Welt gesegelt und haben sich dann auf den Orkney-Inseln ein Haus gekauft. Nördlich von Schottland. Und das Gegenteil dazu ist Roxana. Roxana ist in Ushuaia. Das sind wenige Zentimeter nördlich von Kapon. Das sind die beiden Antipoden sozusagen. An wen gehen deine Grüße? Meine Grüße gehen heute an Mareike Gur, die mit ihrem Katamaran in Polynesien unterwegs ist. Mareike, es ist bestimmt nicht dein erstes Weihnachten an Bord, aber bestimmt trotzdem wieder eine besondere Zeit fernab von Deutschland. Ich wünsche dir eine ganz tolle Weihnachtszeit. Genieße es, ein exotisches Weihnachtsfest zu feiern. Und herzliche Grüße kommen von Lina Rixens aus Cuxhaven. Soweit also eingesammelte Grüße unter Seglern. Von denen habe ich auch gelernt, dass man dann sofort du sagt. Ich würde mich jetzt hier aber trotzdem zurückhalten. Ascha Reich und Helge Assmann sind bei uns, wobei sie sind auch Weltumsegler. Ja, sie sind einmal um die Welt rum. Genau, wir sind jetzt seit Ende September wieder hier in Deutschland und sind vor 10 Jahren, 2014, gestartet. Ja, das musst du erst mal sagen. Ich bin 10 Jahre unterwegs und dann jetzt wieder zurück. Das muss doch ein Schock sein, oder? Eigentlich nicht unbedingt ein Schock, weil wir haben immer wieder den Kontakt nach Deutschland gehabt und andererseits haben wir unterwegs auch immer wieder viele Freunde gewonnen, die wir auch immerhin weiterhin noch haben. Die Kälte ist so das Schlimmste, was wir hier haben, weil daran sind wir nicht mehr gewöhnt und wir frieren tatsächlich immer wieder. Immer noch? Immer noch, ja. Da würde ich gerne Abhilfe schaffen, aber leider wird es wohl nicht gelingen. Dann habt ihr natürlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Die können wir nicht alle grüßen, aber an wen sollen Grüße gehen? Wir haben die Corona-Zeit in Osttimor verbracht. Das ist etwas über Australien. Und da waren wir 20 Monate und da möchten wir unsere Grüße hinsenden, weil wir sind dort vor Anker gewesen. Wir haben vor Anker gelegen, direkt vor der Polizeistation. Und diese Polizeistation mit ihrem Chef Kanana, die möchten wir grüßen. Und das ist so unser Weihnachtsgruß, weil da haben wir immer noch Kontakt hin und die sollen auch dieses Jahr bedacht werden. Wir würden das gerne auf Englisch machen, wobei wir einen einzigen Satz haben, nämlich Frohe Weihnachten, Loran Natal, das ist auf Timoresisch der Gruß Weihnachten und der Rest kommt auf Englisch. Und zwar haben wir da Ui, Ascha und Helge from the sailing boat of Devonville wishes you, the crew of the Policia Maritime, with your ship Kanana from Timor-Leste, a Merry Christmas. We arrived safely in our home country, and then you, the whole crew, for your kindness during our stay. Have a safe watch all times and enjoy the Christmas time. Frohe Natal. Ja, good for us. ihr beide müsst unbedingt hinterher noch kurz warten, weil warum er mit der Polizeistation am besten befreundet ist. Ich glaube, da gibt es Geschichten. Vielen Dank, dass ihr hier seid heute. So, und einige Grüße, die mich nochmal dran, die uns per Mail erreicht haben, von Claudia und Andreas Kissmann. Wir grüßen die MV Svenja, der Reederei SAL, Kapitän Bikowski und die Offiziere und die ganze Crew und wünschen frohe Weihnachten. Ganz besonders grüßen wir unsere Tochter Svana Kissmann, die zweiter Offizier an Bord ist. Liebe Svana, wir wünschen dir von ganzem Herzen frohe Weihnachten und weiter eine wunderbare und glückliche Zeit an Bord. Sei umarmt und gesegnet, Mama, Papa und deine Schwester Salome. Und Florian Kühl grüßt im Namen der Familie den Sohn Henry. Mein lieber Henry, das dritte Weihnachten hintereinander an Bord. Jetzt nicht mehr als Auszubildender, sondern als richtiger Seemann. Deine Mutter, deine kleine Schwester, dein großer Bruder und ich wünschen dir und der Besatzung des Forschungsschiffes Meteor tolle Weihnachten und weiterhin viel Spaß an Bord. Und Grüße gehen auch an Lara Otten von der Familie aus der Eifel. Achtung, Achtung, Weihnachtsgrüße für Lara Otten und die beste Crew auf hoher See. Hier funken Mama und Papa, Elena und Erik, direkt aus der schönen Eifel an unsere Lieblingszweite Offizierin Lara und ihre fantastische Mannschaft und natürlich an den Kapitän der Sea Conga. 2025 wird ein aufregendes Jahr. Schließlich wirst du nicht nur die See, sondern auch den Hafen der Ehe ansteuern. Keine Sorge, wir arbeiten schon daran, die Anker für die Feier richtig zu werfen. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ganz liebe Grüße von Mama, Papa und deiner Schwester. Meine Damen und Herren, auch heute sind Sie wieder im Einsatz, die Frauen und die Männer der Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Und bei mir ist der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Christian Stiepelrein. Hallo, Herr Stiepelrein. Moin. Was war das für ein Jahr 2024? Wie gucken Sie als Gesellschaft darauf zurück? Wie gucken Sie auf diese Saison? Oder gibt es da immer Saison bei Ihnen? Was war das für ein Jahr? Ein ruhiges, ein aufregendes? Wir sagen tatsächlich, ob Seenotretter kennen keine Saison und unsere Besatzung ist natürlich jetzt auch im Einsatz, mindestens einsatzbereit. Wir haben ein sehr ereignisreiches und einsatzreiches Jahr hinter uns, glücklicherweise ohne große Katastrophen, aber dass manche, was uns in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch jetzt wieder in die Köpfe kommt, das ist ganz natürlich, zum Beispiel die brennende Annika vor Kühlungsborn in der Ostsee im Oktober oder viele denken sicherlich auch noch ein Jahr vorher an die untergegangene Verity in der Deutschen Bucht, die größten Einsätze der letzten Monate für die Seenotretter. Ich habe mir notiert, 20 Seenotrettungskreuzer, 40 Seenotrettungsboote sind im Einsatz. Wie viele Menschen sind darauf beschäftigt? Wir haben 180 festangestellte Seeleute, von denen 90 jetzt auch am Heiligen Abend auf Wache sind und an den Weihnachten Silvester feiert haben. Und wir haben über 800 Freiwillige, die ganz genauso wie freiwillige Feuerwehrleute mit ihrem Alarmierungsgerät in der Tasche herumlaufen und auch an den Feiertagen gerufen werden können. Das ist eine unglaubliche Zahl, man macht sich das immer gar nicht so richtig klar. Ich habe einen Fall im Kopf, da wurde ein Kiter oder eine Kiterin, ich glaube Frau Pelzerhaken, gerettet. Haben solche Unfälle oder solche Notlagen zugenommen eigentlich? Wir fangen ja bei der Berufsschifffahrt an, als zuständige Organisation für alles, was mit Suche und Rettung in unserem Bereich von Nord- und Ostsee zu tun hat. Über die Großschifffahrt haben wir gerade gesprochen und das endet tatsächlich beim Wassersport und auch bei neuen hinzugekommenen Trendsportarten. Das ist aber auch nochmal gut ausgegangen, muss man sagen. Insofern sind das natürlich auch dann diese Fälle, die dann glücklicherweise auch in der Zeitung stehen. Wen möchten Sie heute Abend grüßen? Ich schließe mich dem an, was hier schon vielfach gesagt worden ist, allen, die auf See sind, insbesondere natürlich unseren Besatzungen, die jetzt auf See sind, aber auch denen, die einsatzbereit an Land sind, die jetzt bei ihren Familien sind, aber in der nächsten Minute gerufen werden können. Aus fast 160 Jahren Geschichte, nächstes Jahr werden wir 160 Jahre alt, wissen wir aus unserem Weihnachtslogbuch, dass es immer wieder auch an den Feiertagen zu Einsätzen kommt. Das ist also gar nicht unwahrscheinlich. Wir wollen hoffen, dass es gut bleibt. Und ich grüße natürlich auch, wie unsere Ehrenamtlichen das eben schon gemacht haben, diejenigen, die heute Abend und an den Weihnachtsfeiertagen im Maritime Rescue Coordination Center in der Deutschen Rettungsleitstelle See sind bei uns im Seen, die die Zuständigkeit hat für alle Maßnahmen, die wir treffen. Diesen Grüßen schließen wir uns alle herzlich an. Vielen Dank, Herr Stiepelrein. Liebe Seeleute an Bord und an Land, die nautische Verbindung Roter Sand sendet herzliche Grüße von Land. Wir hoffen, ihr habt genug Plätzchen, um die weihnachtliche Stimmung hochzuhalten. Möge die festliche Jahreszeit euch viel Freude und Lacher, viele Momente des Glücks und ruhige See bringen. Bleibt sicher und wohlauf. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Frohe Weihnachten. Ein Gruß für Tina Herm auf der Vega. Liebe Tina, du bist überraschend dieses Jahr an Weihnachten nicht bei uns. Sehr ich mich auch für dich freue, dass du endlich wieder zur See fahren darfst. Ich vermisse dich. Ich wünsche dir wünsche dir und ich hoffe, dass du mit deinen neuen Kollegen ein super tolles Weihnachtsfest hast und alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Herzliche Grüße an euch alle, deine Mama. Und wir kommen zu unserem nächsten Gast hier vor Ort, Carsten Niederheide. Er ist dritter Elternmann der Lotsenbrüderschaft. Herr Niederheide, wer ist denn dann der erste Elternmann? Der erste Elternmann ist Matthias Schnittert. Also den gibt's wirklich, gut. Und was ist ein Elternmann? Ein Elternmann ist ein gewählter Vertreter der Bruderschaft, Gleicher und Dergleichen. Und wir regeln die Belange der Brüder. Also das heißt, Sie sind Streitschlichter? Ja, Streitschlichter trifft ganz gut. Was ist eigentlich die größere Herausforderung, dass man diese mehrere hundert Meter langen Containerschiffe sicher übers Meer bringt oder dann danach durch den Hamburger Hafen? Wir arbeiten auf der Elbe und die größte Herausforderung ist, die Schiffe die Elbe hochzufahren. Gibt es da knifflige Stellen, die Sie mit uns teilen? Ja, die Elbe unterliegt natürlich einem ständigen Wechsel durch die Gezeiten. Die Elbe ist viel besser. Wir haben unterschiedliche Strömungsbedingungen, wir haben wandernde Sande und da fahren wir Tag und Nacht hoch und runter. Jetzt sind ja die Lotsen in einer Brüderschaft organisiert und Brüderschaft klingt ja, ich komme nochmal zu dem Streitschlichtbegriff, Brüderschaft klingt ja erstmal so nach einer Gemeinschaft und man hilft sich und man versteht sich. Ist das so? Pflegen Lotsen einen ganz besonderen Umgang miteinander? Ja, Brüderschaft ist ganz gut. Ne? Also wer Geschwister zu Hause hat, der weiß, mit Brüdern kann man sich gut streiten und zur Not steht man aber zusammen. Und wenn nicht, kommt der dritte Elternmann. Genau, und dann wird der Streit geschlichtet. Lotsen sind ja 365 Tage im Jahr im Einsatz, also auch an Weihnachten. Deshalb dürfen natürlich an der Stelle die Grüße nicht fehlen. An wen gehen Sie? Ich grüße natürlich alle deutschen Lotsen, die an Weihnachten ihren Dienst versehen und die Wachstum der Lotsen-Netzfahrzeuge. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen, die wir, also ein Voicemail sagt man ja, also ein Audio haben wir vorliegen. Das ist in der Tat eine Geschichte, die ist ein Tickchen länger, aber es ist ein bisschen auch eine Weihnachtsgeschichte, die kommt von Katharina Backer. Eine bisschen eine Weihnachtsgeschichte zur Seefahrt, sehr groß an Bord. Lieber Klassensammler, dir, deine kleine Tochter Lücke Lucie, deine Eltern 18 Luther und ich wünschen dir ruhige, vor allem gesunde und mit ein paar Leckereien gefüllte Weihnachtstage an Bord der Umkarn. Da es das erste Weihnachten unserer Tochter ist, haben wir vereinbart, das gemeinsame Fest einfach um 3 Wochen nach hinten zu verlegen. Der Tannenbaum wartet auf der Terrasse auf seinen Einsatz, sodass er, wenn er heimkommt, frisch geschmückt in satten Grün und voll duftenden Nadeln im Wohnzimmer stehen wird. Dieses Jahr habe ich die Zimtschweine selbst mit Eiweißsoße gepinselt. Du bist also um deinen Einsatz in der Weihnachtsbäckerei herumgekommen. So sehr ich deinen Job an Tagen wie diesen verfluche, so sehr liebe ich die Seefahrt zugleich. Ohne sie wären wir wohl nicht zusammengekommen. Durch die Seefahrt weiß ich, dass man sich allein über Textnachrichten, vereinzelte Videoanrufe und unzählige Bilder und Sprachnachrichten so sehr in einen unbekannten Menschen verlieben kann, dass man 5 Monate auf das erste Date wartet. Es war 2020, Corona. Ihr konntet keinen Präsenz machen. Du musstest noch dazu früher als geplant einsteigen. Naja, wir dachten, dann sehen wir uns eben im Bremerhaven in 1,5 Monaten. Insgesamt musstest du dann 8 Monate auf der Mars am Erde bleiben. Nach 5 Monaten immerhin der erste Landgang, das erste Date, der erste Kuss. Filmreif in der Fußgängerzone, als wir aus dem Taxi stiegen. Das ist nun fast 5 Jahre her und ich bin so dankbar für alles, was du mir gebracht hast. Nun hörst du diese Nachricht von wirklich im arabischen Meer, auf dem Weg von Roma nach Singapur. Wir denken hier ganz doll an dich und wünschen dir und der gesamten Mannschaft an Bord der Umkan ein frohes Weihnachtsfest. Hab weiter eine sichere Reise und komm uns ganz rasch wohlbehalten nach Hause. Deine Katharina mit Luca Sophie und Astrid und Lothar. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt weiter Musik zu machen. Und wir haben auch einen kleinen Gruß an dem gleichen Schiff, wie Sie vorhin erzählt haben, diese Schulschiff der Goldenen Louis. Da haben wir nämlich 2 gute Freundinnen von uns. Das ist Emilia Fache und Anne-Marie Wittner, die Freundin. Und mein Sohn August Begele, genauso alt ist nicht auf dem Schiff, aber der darf deswegen mit uns heute spielen. Ja. Sind zu uns gekommen in den Dogdalben und sie haben uns vorher geschrieben, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr in einem etwas kleineren Rahmen bei Ihnen stattfinden wird, wobei ja jetzt hier mit uns an Bord irgendwie doch auch wieder ein größerer Rahmen. Denn Sie haben eigentlich zwei Söhne, aber keiner von beiden ist zu Hause, Herr Abe. So ist es. Der eine ist auf der AIDA Cosma als Electric Engineer und der andere ist Chief Mate auf dem Virtual Stash. Liegt denn die Seefahrt bei Ihnen in der Familie vor allem? Ja, also in der weiteren Verwandtschaft tatsächlich, auch in früheren Generationen. Aber ich glaube, unsere Söhne haben viel davon mitbekommen, dass wir, seit sie klein sind, seit sie auf der Welt sind, im Segelboot unterwegs sind. Und das Segelboot ist immer unser gemeinsames zweites Zuhause gewesen. Mein Mann ist viel unterwegs gewesen, auch beruflich. Und das war immer der Punkt, an dem alle da waren, keiner weg konnte. Und das hat, glaube ich, sehr geprägt. Das konnte man jetzt auch nicht verstehen. Ne? Kein Akt geprägt, dass jetzt beide weg sind an Weihnachten. Nein, so ist es nicht. Nein, so ist es. So lassen wir es nicht stehen. Und aber gibt es die Absprache, es fährt immer nur einer an Weihnachten weg? Nö, das kennen wir nicht. Ich finde das gut, dass Sie unterwegs sind und dass Sie für Ihren Beruf brennen. Das ist also für uns kein Grund, traurig zu sein. Das ist in Ordnung. War das schon Ihr Gruß oder wollen wir es einfach nochmal exakt grüßen? Also ich möchte auf jeden Fall nicht nur unsere Söhne grüßen, den Fitz und Herrn EDA, sondern auch die Crews, die dazu gehören. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie sich wohlfühlen auf Ihren Schiffen mit Ihren Kameraden zusammen. Und bei all den Grüßen, die heute hier gesandt wurden, fiel mir nochmal ein, ich möchte auch die Partner und Partnerinnen grüßen, die zu Hause sind und ihren Verwandten, ihren Freunden, Freundinnen den Halt geben, unterwegs sein zu können und die Sicherheit zu haben, dass sie immer wieder zu Hause willkommen sind. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich nur einmal umdrehen, weil die Gärtner sind auch bei uns. Moin. Ja, hallo. Moin auch. Und wen grüßen Sie heute Abend, Herr Gerber? Ja, also es sind letztendlich zwei Personen. Es ist mein Sohn Till, der, ich habe jetzt gerade mal so nachgedacht, schon seit 15 Jahren zur See fährt, früher ein halbes Jahr unterwegs war und jetzt ist er auf der Hanseatic Spirit, fährt dort als auch erster Offizier, als Safety Offizier. Und er war die letzten Jahre immer um Weihnachten herum in der Antarktis, aber diesmal hat er das schöne Gefühl, dass er hier im Norden unterwegs ist und vor zwei, drei Tagen ist dann seine Verlobte eingestiegen. Das heißt, sie werden zusammen Weihnachten und Neujahr verbringen. Im Botnischen Meerbusen wird das wahrscheinlich sein. Das heißt, hoch nach Lappland fahren und dann, wir hoffen, am 5. Januar wieder in Hamburg da sein, wo beide absteigen werden. Und gibt es dann eine kleine Nachfeier? Ja, ist schon geplant. Also 11. Januar kommen beide dann zu uns nach Abstedt und dann werden wir Weihnachten nachfeiern und ein bisschen schöne Zeit haben. Das wünschen wir Ihnen auch. Schönen Weihnachten. Was Schriftliches, was ich unbedingt mit Ihnen teilen möchte, nämlich einen Gruß von Stella Christiansen, Ferdinand Hundsburg, grüßen wir nicht Henry Christiansen. Lieber Henry, wir möchten dir auf diesem Wege von Herzen wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Während du dieses Jahr auf hoher See bist, denken wir ganz fest an dich. Wir sind so stolz auf dich und freuen uns schon riesig darauf, dich bald wieder zu sehen. Bis dahin schicken wir dir ganz viel Liebe, warme Gedanken und eine ganz große Portion Weihnachtsstimmung. Alles Liebe, deine Stella und Ferdinand. Unsere Botschaft an unseren Onkel unterwegs auf der Studie aus Nordfriesland zu Weihnachten, vermutlich für Panama-Kanal. Liebe Jan und Pi, wir wünschen euch wunderschöne, erfüllte und erfüllende Weihnachten auf hoher See, fern von unserer Heimat, dem wunderschönen Nordfriesland. Warme karibische Weihnachten sind sicher etwas merkwürdig für euch, Nordlichter. Bleibt gesund und habt ein großartiges 2025. Eure Ole, Ida, Peter, Kalle, Klaus und Maren. Bei mir ist Björn Nikolaisen. Hallo Björn, ich grüße dich. Hallo Ove. Björn Nikolaisen ist der Geschäftsführer vom Museumshafen in Hamburg. Und viele, die hier sitzen, kennen das sicher, wenn man spazieren geht in der Mühle, dann guckt man auf diese wunderbaren alten Schiffe, auf die alten Barkassen. Das sind ja Dampfschiffe und das sind Segelschiffe, das sind Holzschiffe. Man kann sich da richtig rein versenken und das machst du ganz viel mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und seit neuestem habt ihr nicht nur Schiffe da, sondern auch was Neues. Was ist das im Museumshafen? Ja, tatsächlich. Wir haben dieses Jahr schwerpunktmäßig darum gekümmert, dass wir ein schwimmendes Haus bekommen haben. Also neben der Pflege der Schiffe gibt es jetzt auf einem Schwimmponton ein Gebäude, wo sich Menschen treffen können, wo wir Besucher empfangen können, wo wir Informationen geben können über das, was wir dort machen im Museumshafen, was wir wollen, über die Geschichte der Schiffe. Aber wo einfach ganz viele Veranstaltungen in Zukunft jeder Art stattfinden wollen. Ich finde es so bemerkenswert, dass man eben da auf dem Lieger und auch im Museumshafen immer sehen kann, was für eine Arbeitswelt das gewesen ist. Also, dass das ja Schiffe gewesen sind, nicht nur zum Vergnügen. Da sind eben auch Menschen transportiert worden, andere Dinge haben da stattgefunden. Wir reden von Feuerschiffen, wir reden von Eisbrechern. Das alles spielt sich auch im Lieger ab. Man kann nämlich da so gut durchgucken. Auf die jetzige Hafenwelt und von See aus oder von der Elbe aus auf den Museumshafen. Diese Durchlässigkeit ist euch auch ganz wichtig, oder? Ja, das ist von vornherein so geplant worden, dass es ein sehr transparentes Gebäude geworden ist, dass man sowohl auf der südlichen Elbseite den modernen Hafenumschlag, den Containerhafen sehen kann und bei uns in diese alte Traditionswelt eintauchen mit den alten Schiffen. Wir haben ja die Arbeitstiere des vergangenen Jahrhunderts dort bei uns liegen. Also Schiffe, die alle etwas gearbeitet haben, Lastensee, klassische Reisefahrzeuge, Behördenfahrzeuge, die auf der Elbe oder im norddeutschen Raum unterwegs waren. Direkt gegenüber kann man den heute aktiven Hafen, den Hafenumschlag beobachten und das macht den Museumshafen zu einem ganz besonderen Schnittpunkt zwischen den Zielen. Bevor wir bei deinen Grüßen kommen, also das sind ja Segelschiffe, aber du hast auch gesagt Dampfschiffe. Wie kann man denn heute Heizer anlernen? Das muss man doch irgendwie, wie gibt es denn hier eigentlich, oder? Ja, das ist ganz schwer geworden. Also in den ersten Jahren, als der Museumshafen arbeitet, liegt es jetzt seit fast 50 Jahren und da war das Dampfschiffzeitalter also mal gerade vielleicht 10 Jahre vorbei. Viele hatten es noch gelernt, selbst Dampfschiffe zu fahren. Diese Generation gibt es jetzt heute so nicht mehr. Seit einigen Jahren bilden wir selbst zusammen Ehrenamtliche vor den einzelnen Schiffelanlagen mit dem TÜV Nord zusammen aus. Dann kann man als Ehrenamtlicher in seiner Freizeit eine Prüfung ablegen, also ein Kesselschein, genau diese Dampfschiffanlage bedienen zu dürfen. Anders würde es heute gar nicht mehr gehen. Und es geht ja neben den Schiffen, die wir erhalten, geht es ja um die Menschen, auch um deren Geschichten und das traditionelle Handwerk, die traditionelle Hafenwelt ein Stück weit dort zu erhalten und zu transportieren, auch in die Zukunft. Und da müssen wir uns immer neue Dinge einfallen lassen. Und wir hoffen, dass dieser neue Begegnungsort auch nochmal stärker dazu beitragen wird, dass es gelingt. Also es ist nicht nur daran gedacht, eine passive Informationsgabe, dass man also Infotafeln informieren kann, das kann man auch alles im Internet tun, sondern wir wünschen uns, also ich speziell mir, dass dort sich Menschen begegnen und die bei uns auf den Schiffen tätig sind, arbeiten, aber auch mit anderen Interessierten, mit dem Museumshafen unterstützen wollen, die Tradition des Hamburger Hafens aufrechterhalten. Natürlich gelebte Tradition. Ich möchte mal hinzufügen, dass alle diese Schiffe ja nicht nur da liegen, sondern alle fahren. Das ist ja auch ein wichtiges Ding. Und deine Grüße möchte ich jetzt noch haben. Wen möchtest du heute Abend grüßen? Ja, ich grüße alle Mitglieder des Vereins Museumshafen Öbelgönne und ganz besonders auch die, die heute Abend auf Dienst tun, auf Schiffen. Wir haben natürlich auch aktive Lotsen mit dabei oder die im nautischen und technischen Dienst heute am Heiligabend auch arbeiten, die ganz besonders. Und noch eine ganz besondere Gruppe möchte ich grüßen. Der Museumshafen hat eine Kooperation mit Hapag-Lloyd. Seit über 10 Jahren kommen Azubis zu uns. Und von denen sind heute auch mit Sicherheit viele an Bord unterwegs. Das müsste inzwischen, wenn es kommen, jedes Jahr so 12. Im Frühjahr, die bei uns ein bisschen was, so ein paar Tage traditionelle Seefahrt erlernen und oder den Erhalt von Schiffen. Und das ist eine ganz tolle Woche, immer eine ganz tolle Truppe. Es müssten jetzt über 100 sein, habe ich mal überschlagen, die in den vergangenen 10 Jahren zu uns gekommen sind. Und die das heute hören, die grüße ich ganz herzlich. Und Sie sollen nicht vergessen, dass Sie der Nachwuchs für den Museumshafen Öbelgönne sind. Jetzt Sie irgendwann wiederzusehen. Herzlichen Dank. Björn Nikolaisen. Danke. Ja, und diese Sendung, Groß an Bord, die geht ja nicht nur raus in alle Welt, sondern sie wird auch überall gehört. Wir freuen uns immer über solche Rückmeldungen, zum Beispiel in Brasilien. Von dort hat uns Celio Romesch eine Sprachnachricht geschickt. Er möchte seine Landsleute zur See grüßen, die an diesem Tag ihren Dienst an Bord verrichten. Und auch alle brasilianischen Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Sendung offenbar auch jedes Jahr begleiten. Hallo, amigos, que estão na sintonia do programa Saudações a Bordo. Sou Célio Romais e envio uma saudação a todos os ouvintes brasileiros, em especial aos amigos deixistas e radioescutas que todos os anos prestigiam essa importante transmissão em ondas curtas para os alemães que estão em navios em alto mar. Desejo a todos um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Feliz 2025, amigos. Möchte das für Sie übersetzen. Ja, danke, ist nett von dir. Da geht sie dahin. Nein, wir haben natürlich noch Grüße, die wir vorlesen möchten. Und zwar kommen die von Kapitän Ortwin Mühr, Nautische Inspektion, Reederei Klaus-Peter Offen aus Hamburg. Wir möchten unseren Kapitänen und Besatzungsmitgliedern auch auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest wünschen und hoffen, dass auch wenn die Feiertage oftmals durch Hafenanläufe, Revierfahrten oder schlechtes Wetter gestört werden, die noch genügend Zeit für ein gemeinsames Fest an Bord finden. Es gebührt Ihnen unser großer Dank für Ihren Einsatz fern von Familien und Freunden. Und noch ein Gruß. Wir grüßen auf diesem Wege Janis Paul auf dem Containerschiff Chicago Express. Viel Spaß bei deiner ersten großen Ausbildungsfahrt als Schiffsmechaniker. Wir wünschen euch allen an Bord frohe Weihnachten und eine gute Fahrt. Deine Familie. Und bei uns in Duckleiben sind Stefan Habedank aus Wiesbüttel und Schwiegersohn Arne Habermann. Und die Tochter, wir ahnen es, ist aufgeregt. Wie heißt Ihre Tochter? Laura Marie. Und Ihr Schiff? Guaya Express. Und wissen Sie ungefähr, wo sie gerade unterwegs ist? Sie müsste im englischen Kanal sein mit Kurs auf Rotterdam. Und habe ich gesagt, Sie sind die Mutter? Und der Ehemann, also Schwiegersohn, jetzt wird es kompliziert, ist auch bei mir. Und Sie haben gerade erst in diesem Jahr geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr geheiratet. War eine sehr schöne Feier. Das ist meine Frau, die jetzt gerade auf dem Bord ist. Aber das sind nicht Ihre Flitterwochen jetzt alleine, ne? Nein, unsere Flitterwochen haben wir vorab gemacht, weil ich auch beruflich mich verändert habe. Und genau, wir haben bisher noch keine Zeit für unsere Zeitweise. Ach, die kann man ja noch nachholen. Ich habe gelesen, Sie sind auch Kapitän. Also Sie haben von daher Verständnis? Ja, absolut. Ich verstehe das ganze System. Ich weiß aber genau, was Sie da macht. Und ich unterstütze Sie dabei. Und ja, genau. Aber Sie haben gerade eben schon angesprochen, wie vermitteln Sie auch? Wie ist das bei Ihnen? Ist das auch schon normal, wenn Kinder sich für die Seefahrt entscheiden? Dann gehört es mit dazu, haben wir heute Abend ein paar Mal gehört. Doch, auf jeden Fall. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sie jetzt Heiligabend nicht zu Hause ist. Die wechseln sich ab. Mal ist Arne da, mal ist Lara da. Und wann kommt Ihre Frau wieder? Also gibt es schon den Termin, weil der wechselt ja auch ganz oft. Man denkt ja immer, es ist so wie beim Flugzeug, die kommen am 29.01.1930. Das ist ja bei der Schifffahrt anders. Ja, genau. Das ist bei der Schifffahrt leider anders. Gerade ist sie mit einem großen Schiff unterwegs und da ist es auch mit den Wetterverhältnissen immer so eine Sache. Geplant ist, dass sie am 29. Dezember nach Hamburg kommen soll. Ich schätze allerdings, dass es nächstes Jahr werden. Aber wir drücken uns Daumen, weil die würden, wie ich ihn an, zumindest ein Silvester gerne zusammen verbringen. Ja, absolut. Ich glaube, das haben wir gemeinsam geschafft. Das wäre alle Infos Seiten drücke ich Ihnen Daumen. Herzlichen Dank für den Besuch. Und jetzt haben wir noch weitere Grüße von Helene und Vincent. Helene und Vincent, wen wollt ihr grüßen? Wir würden gerne den Lorenz aus der Bengo grüßen. Genau, liebe Grüße senden auch Mutter und Jochen, sowie Vater und Elke. Wir vermissen dich sehr, auch am Millantor, und freuen uns sehr, wenn du bald wieder da bist. Wir wünschen dir ein frohes und vor allem ruhiges Fest und hoffentlich etwas entspannteres Wetter in Israel. Ja, das wäre ja. Ja, vielen Dank. Keiner alleine. Die Bischöfin für Hamburg und Lübeck ist bei uns und inzwischen nun enthüllt sich EKD-Ratsvorsitzende. Im letzten Jahr war das doch eine Übergangslösung. Kirsten Fährs, herzlich willkommen. Danke. Die Glückwünsche, die ich schon bekommen habe vom NDR, und bin froh, hier zu sein. Sie sind ja eben auch zuständig für die Seemannsmission und wir haben heute schon ganz viel gehört. Es ist Weihnachten und die Menschen denken aneinander. Sie grüßen sich, sie halten zusammen. Brauchen wir das im Moment? Wir haben ja viele Sendungen zusammengestellt, bei Corona haben wir das. machen lassen. Und wir dachten immer, nächstes Jahr wird es einfacher, nächstes Jahr wird es einfacher. Es zeichnet sich wieder nicht ab. Also brauchen wir dieses Zusammenhalten noch weiterhin und noch mehr? Unbedingt. Und ich finde, man kann es auch von der Seefahrt lernen. Wir merken es hier im Duckdalben, aber auch von dem, was wir hier heute Abend gehört haben, dass die Gemeinschaft ein ganz, ganz wichtiges Symbol auch ist. Und dort, wo man auch Unterschiede aushält und sie auch toleriert, auch die Religionen untereinander sich tolerieren, was ist das für ein Zeichen, dass das auf engem Raum so stattfindet? Und was hier auch im Raum ist, und ich finde, das ist wichtig in diesen Zeiten, die so viele Krisen hat, dass wir diese Krisen nicht im Schaufenster stellen, sondern an Weihnachten wird gerade der Blick woanders hingewendet, nämlich zu der Liebe, die eben auch die Kraft und den Hass zu überwinden. Und heute hier im Raum ist so viel Sehnsucht und Liebe, das rührt mich an und ich finde, das nehmen wir mit in die folgende Zeit. Was gibt uns Hoffnung für die Abwehrmannschaft? Was gibt uns Hoffnung in diesen Tagen? Wir haben viel von den Grüßen gehört und wir sehen, dass Menschen aufeinander warten und sich grüßen. Aber wir brauchen, glaube ich, auch in diesen Tagen, wo wir das Gefühl haben, die Welt ist nicht unbedingt friedlicher geworden. Es sind auch dunkle Tage, Ende Herbst, Anfang des Winters. Wir brauchen ein bisschen Licht, oder? Ja, aber das haben wir auch. Also es gibt so viele Menschen, die füreinander da sind und auch das haben wir heute hier gesehen, die so viel dafür tun, dass es auch anderen gut geht. Das wird viel zu wenig gesehen, wie auch Menschen sich nicht nur ehrenamtlich, sondern sich auch in ihren Familien, in ihren Umgebungen ganz selbstverständlich um die Nachbarschaft kümmern, darum kümmern, dass so etwas entsteht wie eine Gemeinschaft. Und dass wir in diesen Zeiten das umso mehr brauchen, wo es viele auseinander gibt, die laut sind und uns auseinanderziehen. Da einfach auch gegenhalten und sagen, wir sind mehr. Wir sind mehr von denjenigen, die wissen, was es bedeutet, als Menschen und als mit großer Mitmenschlichkeit zusammenzustehen. Diese Werte, Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit, sehe ich eben auch allerorten. Ich finde das total Hoffnung. Vielleicht auch so ein bisschen den Hoffnungstrotz. Also ich finde, dass es mutig ist, zu sagen, wir hoffen auch, das ist ja die Weihnachtsbotschaft per excellence, allemal in diesen Zeiten, Friede auf Erden. Hoffen wir und halten einfach gegen alles das, was so gewalttätig ist und uns kriegenhaft belastet. Immer wieder auf das andere und immer wieder diesen anderen Blick ausrichten. Ich glaube, das ist eine Haltung, die uns auch gut anstünde und die viel bewegen würde in dieser Gesellschaft. Wir wissen nicht, wer fragen soll nach den Grüßen. Kirsten Fürst, deine Grüße. Also erstmal möchte ich euch beide grüßen, die ihr hier moderiert. Denn ich finde, ihr macht das immer großartig. Und die sind ja jetzt auch schon gleich angekommen. Das ist wunderbar. Und natürlich grüße ich alle Frauen und Männer auf See. Und vor allem, ich habe das ja auch gehört, wie viele mit einem gewissen Pragmatismus sagen, so ist es eben und wir lieben die Seefahrt und kriegen wir schon alles irgendwie hin. Aber es ist auch, glaube ich, immer ein Moment von Einsamkeit und Sehnsucht da. Und so fühle ich besonders viel, wie sich sehnen. Auf See und hier zu Hause. Ich finde, dass euch nochmal in besonderer Weise überhaupt allen zu wünschen ist, ich bitte mit euch und ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk in diesem Jahr. Die Kerze im Radio. Ihr habt gerade schon bestimmt gemerkt, es denkt an Sie jemand an diesem Abend, allen, die auf See sind. Eine gute Fahrt und eine glückliche Heimkehr. Und Dank an alle Kollegen in der Technik, die das hier alles möglich gemacht haben und an die Redaktion dieser Sendung. Herzlichen Dank. Dank natürlich auch an alle, die wieder zu uns gekommen sind. Danke, dass Sie uns Ihre Geschichten anvertraut haben. Danke an alle Gäste, die Grüße geschickt haben und an Cheryl und ihre zauberhaften und selbstverständlich an alle im Duftsalben ohne die Crew wäre das hier heute Abend nicht möglich gewesen. Ja, und dann allen noch einen herzlichen Gruß hin. An diesem besonderen Abend, an Heiligabend, es verabschieden sich Birgit Langheimer und Oke Van Dissen. Frohe Weihnachten! Freude, hier mitzuspielen. Und wir dachten jetzt, dass wir alle gemeinsam zusammen ein Lied singen, das heißt Ukutula, das bedeutet Frieden. Und das passt ja gerade, was wir darüber gesprochen haben in der Sendung. Und Ukutula, das ist ein einziges Wort, die wird ganz leichter für die Manestin. Da müssen wir nicht proben. Und das wenn es jetzt immer noch gesendet wird auf dem Schiff, ihr hört natürlich wahrscheinlich nicht so richtig auf dem Schiff der ganze Klang von Raum, aber ihr könnt dann selber auch auf dem Schiff ganz weit weg singen. Ukutula!